Weißt du, was ich gelesen habe, Max? Was hast du denn gelesen? Es gibt nächstes Jahr eine neue Serie von den Powerpuff Girls. Oh, ja! Tatsächlich. Tatsächlich. Ist doch noch was drüber geworden. Ist doch noch was draus geworden. Ja. Ich habe noch gedacht, ja, ich glaube, das hatte ich im letzten Mal, als wir darüber das Thema gesprochen hatten, auch irgendwie angedeutet, ne? Ja. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Also so großartig irgendwie Bilder gesehen hat es noch nicht, aber ich denke, da wird es wahrscheinlich jetzt zur Satire Comic Con demnächst nochmal wieder ein bisschen was geben. Interessant. Ja. War nicht der Pilot da schon so ein bisschen? Ja, das war nicht wirklich ein Pilot. Das war halt so eine Neuerfindung dieses Programms. Aha. Genau. Interessant. Ja, fand ich auch. Ich hoffe jetzt bloß, dass diese Sendung noch vor der Comic Con ausgestrahlt wird. Hello, Future People! So. Herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und ich bin auch heute wieder nicht alleine da, denn bei mir ist unter anderem auch mein imaginärer Freund, der Fritz. Hallo Fritz. Hallo. Quatsch, und der Max. Hallo, ja, Max. Steffen. Schön, dass du mich auch bemerkt hast. Ja, oh, ja. Ich dachte, ich müsste das noch heute mit Fritz machen. Wir haben heute, ja, so eine halbe Special-Sendung, aber auch so eine halbe reguläre Sendung mit ein bisschen einem interessanten Aufbau, denn eigentlich kommt jetzt etwas, was sonst am kommt, nämlich das Feedback. So, wir haben nämlich, es ist nämlich tatsächlich was Unfassbares geschehen. Wir haben Feedback bekommen. Das ist eine Sache, das passiert uns relativ selten. Und weil das aber auch so ein schönes Feedback ist und tatsächlich auch Gesprächsstoff bietet für ein ganzes Thema, haben wir uns gedacht, setzen wir uns damit auch mal wirklich als Beitrag auseinander. Und zwar haben wir Feedback bekommen vom Felix, der hat nämlich kommentiert zur Sendung Nerd, Nerd, Nerd 11, It has to get worse before it gets better. Das war unsere gratis Comic-Tag-Sendung. Und zwar sein Kommentar ist, endlich wieder eine neue Ausgabe von meinem Lieblingspodcast. Naja, das ist eigentlich das, was ich mit Nerd immer erreichen wollte. Dass mal irgendwann einer sagt, das ist mein Lieblingspodcast. Also wir können eigentlich jetzt auch aufhören, ich habe alles geschafft mit diesem Podcast. So, na, tschüss! Tschüss! When the pimps in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. When the pigs try to get at you, park it like it's hot, park it like it's hot, park it like it's hot. If a nigga get an attitude, pop it like it's hot, pop it like it's hot, pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down and I'm on the best weed cause I got it going on. Nein, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, natürlich nicht, nein, Quatsch. Felix schreibt weiter. Ich habe am Gratis-Comic-Tag leider nichts für mich gefunden, konnte aber noch eine Signierung abstauben. Also da würde mich beispielsweise jetzt nochmal interessieren, was für eine Signierung das war, wen du da getroffen hast und vielleicht auch, in welchem Comic-Shop du da gewesen bist, lieber Felix. Und jetzt kommt aber das Thema. Nun aber zu ein paar Fragen, bei denen ich nicht weiß, wo ich mich mit ihnen sonst melden könnte. Grinsesmiley. Erstens, wo fängt man am besten mit dem Flash an? Ich weiß, dass es verschiedene Flashes gibt und dass Barry Allen wohl der bekannteste ist. Aber mehr als den deutschen Wikipedia-Artikel weiß ich leider nicht. Zweitens, wo fängt man mit Green Lantern an? Ich weiß bei Green Lantern aber auch nur das, was im Wikipedia-Artikel steht. Drittens, sind diese Superhelden einsteigerfreundlich oder sollte ich mit etwas anderem in die Welt der Comic-Superhelden einsteigen? Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Antworten in der Hoffnung, dass ihr sie auch beantwortet. Ach nee, lass mal. Ach, und wünsche euch noch einen schönen Tag, morgen Abend. Ja, dir auch so. Please visit the admin panel to moderate comments. Okay. Ja, wollen wir mal oben anfangen? Wo fängt man am besten mit dem Flash an? Also mit dem Flash kann man, glaube ich, so in der New 52 einsteigen. Wirst du auch so unterschreiben, ne? Ja. Die Serie hatte anfangs eine ziemlich gute Qualität. Ich bin noch nicht so weit gekommen da. Ich wollte eigentlich auch einmal die ganze Serie so jetzt alles, was da war, nachlesen, was jetzt in den USA rausgekommen ist. Aber ich bin nur bei dem ersten Trade, bis zum Ende des ersten Trades gekommen. Aber ich denke mal, das ist ein guter Einstiegspunkt. Richtig. Du hast also wirklich die Möglichkeit, ganz genau bei der New 52 anzufangen. Mhm. Das heißt, Panini hat, glaube ich, schon drei Volumes rausgebracht, glaube ich. Drei oder vier. Ja, bestimmt. So ungefähr bei dem. Ja. Die sind nicht besonders teuer, die kosten, glaube ich, 13, 14, 15 Euro. Sind immer so 4-5 Hefte drin. Die Flash-Hefte sind wahnsinnig gut. Also Flash ist mit Wonder Woman wirklich eine der besten Serien innerhalb der New 52. Das kann man, glaube ich, einfach auch mal so stehen lassen. Das heißt, wenn du einfach wirklich nur die aktuelle Kontinuität verfolgen möchtest, gebe ich Max definitiv recht, New 52 Flash. Und dann fängst du einfach bei Band 1 an. Wenn du auf Englisch lesen möchtest, liest du die amerikanischen Trades. Ansonsten, Panini ist da sehr gut aufgestellt. Du kannst aber auch noch ein bisschen früher anfangen. Hm. Und das ist, also wenn du einen Tacken früher anfängst, holst du dir noch Flashpoint dazu. Dann hast du nämlich direkt noch die Entstehungsgeschichte dieses neuen Universums dabei. Das ist sehr praktisch. Oder wenn du noch einen Tacken früher anfangen möchtest, fängst du an bei The Road to Flashpoint. Ja. Das ist das Prelude zu Flashpoint, damit du weißt, wie es zu Flashpoint kam. Und wenn du noch einen größeren Tacken eher anfangen möchtest, dann fängst du an bei Flash Rebirth. Und zwar ist Barry Allen, ich glaube, ganz zu Anfang der Final Crisis ja zurück ins DC Comic Universum zurückgekommen. Und davor war Wally West, genau, glaube ich, jahrelang, über 20 Jahre lang der Flash. Das alles nachzuholen, das soll, also gerade der 90er-Jahre-Run von Mark Waid, glaube ich, hat so den Ruf, sehr, sehr gut zu sein. Ich habe davon aber, glaube ich, auch nur ein Heft mal gelesen und kann das überhaupt nicht beurteilen. Aber das ist so viel nachzuholen. Und wie gesagt, wenn du von der neuen Kontinuität was mitbekommen möchtest und du möchtest vorher noch was gelesen haben, dann liest wirklich den Barry Allen ab Flash Rebirth, dann die Ongoing und danach kommt eigentlich sofort schon die Flashpoint. Das ist alles sehr nah beieinander. Dann würde ich zum zweiten gehen. Wo fängt man mit Green Lantern an? Bei Green Lantern ist es ähnlich. Ja? Also bei Green Lantern war ja die Besonderheit, dass die alte Heftserie praktisch nahtlos im neuen Universum vorgeführt wurde. Ganz damals hatte ja Geoff Johns, der große Green Lantern Schreiber ist, Green Lantern Rebirth geschrieben, also praktisch das war die Rückkehr von Hal Jordan in das DC-Universum. Das war schon 2005 oder 2006 irgendwann um die Ecke, ne? Ja, das ist auch schon ziemlich lange her. Ja. Genau, das war diese ganze Sache mit Parallax, wo er von diesem komischen Furchtkreatur übernommen wurde. Genau. Das war ziemlich verwirrend. Und bei Green Lantern Rebirth hatte er so einen praktischen quasi Neuanstieg ins alte Universum gefunden. Also bei Green Lantern ist die Frage, wo man am besten einsteigen könnte, ein bisschen schwieriger. Was würdest du sagen? Ich hätte da gar keine Empfehlung, weil das Problem ist bei Green Lantern einfach, das trifft ja auch so ein bisschen auf Batman zu, bei jedem anderen Comic-Charakter ist es einfach hinzugehen und zu sagen, ich fange bei New 52 an, die Charaktere werden da komplett neu definiert, Ich habe alles, was ich brauche, ab Heft Nummer 1 und bekomme die Welt neu erklärt. Green Lantern hat so viel Kontinuität am Arsch, die Serie ist mit so viel Ballast in die New 52 reingegangen, dass man also mit der neuen Nummer 1 von der New 52 im Prinzip genauso auf einem verlorenen Posten steht, als würde man irgendwo mittendrin einsteigen. Ja. Aber weil da so viele große Events. Ich habe manchmal das Gefühl, das Green Lantern-Universum ist im Minimum genauso groß wie das restliche DC-Universum. Einfach weil das eine ganz andere Welt ist. Und ich habe mich dem immer auch so ein bisschen verweigert. Ich habe in meinem Leben nicht viel Green Lantern gelesen. Kann das daher vielleicht auch gar nicht wirklich gut beantworten, diese Frage. Ich sag dir aber dann zum Thema Green Lantern gleich nochmal was bei Punkt 3, zum Thema Einsteigerfreundlichkeit. Ja. Möchtest du uns zu dem Thema noch was sagen? Ne. Gut. Ich hab da nichts zu sagen. Dann gehen wir nämlich mal einfach jetzt zu Punkt 3, ob das einsteigerfreundlich ist. Die Frage kann ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Also weder Flash noch Green Lantern eignen sich wirklich gut dazu, irgendwo mittendrin einzusteigen. Mhm. Panini macht es einem immer relativ einfach und schreibt dann relativ groß auf die Comic-Hefte drauf, neue Storyline, neues Kreativteam und so weiter und so fort. Und dann kann man ab dem Punkt einfach dann wirklich anfangen, die Hefte, also die monatlichen Hefte beispielsweise, auch zu kaufen. Das würde ich dir grundsätzlich bei DC auch empfehlen und dann bei Interesse wirklich nachzukaufen oder weiter vorne einzusteigen. Obwohl ich gerade schon am überlegen bin, vielleicht kann man wirklich bei Flashpoint einsteigen, wenn er jetzt den Wikipedia-Artikel schon gelesen hat. Weil bei Flashpoint weiß ich noch, dass... Wir sind ja bei Green Lantern gerade so ein bisschen. Ach so, ich dachte, wir waren schon bei Punkt 3. Wir sind bei Punkt 3, aber ich rede bei Green Lantern. Ach so, du redest noch über Green Lantern, Entschuldigung. Ja. Und bei Flash ist es ja so, dass es keine monatliche Heftserie gibt in Deutschland. Ja. Und bei Green Lantern gibt es das schon. So, das heißt, wenn du bei Green Lantern einfach in die morgendliche Heftserie einsteigst, wirst du auch erstmal verloren sein. Felix, ich kann dir mal sagen, wie ich das früher gemacht habe, als ich angefangen habe, Comics zu lesen. Da ist nämlich der kleine, dicke Steffen, ist nämlich in den Comicshop gegangen und hat gesagt, ich möchte ein Spider-Man-Heft! Und dann hat der Steffen sich ein Spider-Man-Heft geholt und hat überhaupt nicht gewusst, wer die ganzen Figuren sind. So, ich kannte Peter Parker, Spider-Man, Mary Jane, Tante May, James Jonah Jameson. Ich wusste aber konnte weder einordnen, wer ein Großteil der Avengers waren, die da rumgelaufen sind. Also ein paar kann ich aus dem Fernsehen, ein paar aus Filmen und so weiter und so fort. Aber so wirklich einen Überblick hatte ich nicht. Dr. Octopus sah ganz anders aus, wie ich den kannte und so weiter und so fort. Das heißt, ich konnte überhaupt nicht beurteilen, was da passiert ist. Was ich gemacht habe, war, ich habe mich ins kalte Wasser geworfen. Das heißt, ich bin wirklich angefangen zu lesen und bin mit dem monatlichen Heft, was ich dann gelesen habe von Panini, gewachsen und habe mein Wissen erweitert. Ich habe auch nicht immer jedes Heft gekauft, sondern habe mal eins ausgelassen und habe es vergessen zu kaufen. Das heißt, in der Zeit, wo ich angefangen habe, Comics zu lesen, habe ich auch mal 2-3 Hefte in meiner Sammlung, die mir fehlen. Quasi, das klingt genauso, wie es auch mir am Anfang ging. Weil damals hatte ich mir auch einmal ein Spider-Man-Heft geholt, so als ich 10, 11 Jahre war. Und da liefen dann halt auch gleich im ersten Heft die Avengers rum. Und ich kannte die alle außer Captain America und Daredevil. Der war da gerade auch bei Avengers bei, kannte ich nicht. Ich wusste nicht, was S.H.I.E.L.D. war, was da erwähnt wurde. Und ich musste mir da auch überlegen, ja, wie konnte das jetzt alles zusammenhängen. Ja. Aber es war wirklich nicht so schlimm, weil die Geschichte an sich war immer noch gut. War gleich eine ziemlich epische Kampfszene, wo Spider-Man gegen seine ganzen Gegner plus Venom gekämpft hat. Das hat absolut Spaß gemacht. Wenn du den Blick etwas erweitern möchtest und vielleicht auch tatsächlich nicht nur DC lesen möchtest, dann empfehle ich dir, den Blick auch mal Richtung Marvel zu wenden. Da fängt jetzt irgendwann diesen Sommer, diesen Herbst, fängt da jetzt auch bei Panini All New Marvel Now an. Das heißt, da gibt es eine ganze Menge neue Hefte, eine ganze Menge neue Serien, die da starten, im Sammelbänden, in Einzelheften, Events und so weiter und so fort. Und auch da wird es sein, du wirst dich am Anfang ein bisschen verloren fühlen. Aber es fängt mit einer neuen Nummer 1 an, das heißt, du wirst da einfach insgesamt nochmal neu rangeführt. Wenn du Spider-Man lesen möchtest, dann empfehle ich dir wirklich bis zum Herbst zu warten. Spider-Man startet bald wieder mit einer neuen Nummer 1, weil Superior Spider-Man zu Ende geht. Was ich sehr schade finde, aber da reden wir dann nochmal drüber, wenn es soweit sein sollte. Jedenfalls, wenn die neue Spider-Man-Serie startet, fang einfach an mit Spider-Man, da wird alles erklärt. Wenn du die ersten beiden neuen Spider-Man-Filme gesehen hast, die Amazing Spider-Man-Filme, und ungefähr weißt, wo Peter Parker herkommt, ne, dann hast du sowieso einen großen Vorteil. Das heißt, du kennst die Origin schon so ein bisschen. Und also meine große Empfehlung ist wirklich für jeden, der ein bisschen mit Superhelden anfangen möchte, nicht nur DC haben möchte. Also lest wirklich Spider-Man, guckt euch die Avengers gerade an, die sind ganz toll. Ne, also überall, wo eine neue Nummer 1 ist, gebt ein bisschen Geld aus, ne, auch wenn es euch hinterher nicht gefallen sollte. Im Zweifelsfall zahlt ihr halt Lehrgeld, müsst ihr das Heft unter Umständen wieder abstoßen, kriegt da vielleicht nicht mehr den ganzen Preis zu. Aber ihr wisst wenigstens, dass euch das dann nicht gefällt. Das ist ja auch schon mal eine Menge wert. Ne? Ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich mir einen Comic gekauft habe und mich hinterher geärgert habe. Ich dachte, hätten wir auch sparen können. Aber das machst du am Anfang halt und dann irgendwann hast du es raus, den Zeichner mag ich, den Autor mag ich, die Figur mag ich, ne? Oder den Zeichner an der Figur mag ich nicht, oder den Autor mit der Figur liebe ich, aber an der anderen Figur kann ich den gar nicht leiden und so weiter und so fort. Das ist ein Gefühl, das entwickelt sich einfach mit der Zeit, das hat man nicht von vornherein. Aber der Moment, wo es Klick macht, du in die Solicitations guckst und dich freust über Sachen, die da in der Solicitation steht, das ist einfach total genial. Also dieser Moment, wo du wirklich siehst, oh mein Gott, da kommt der Zeichner in mein Heft. So Rex Morales on Wonder Woman jetzt demnächst im September. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Gut. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Nee, ich glaube, das war's dann. Das war's dann. Gut, dann gehen wir jetzt auf unser Hauptthema. Für alle, die jetzt für Forever Evil nicht gespoilert werden wollen, den sage ich jetzt schon mal Tschüss. Denn wir werden spoilern. Wir werden euch Forever Evil tot spoilern! Damit das mal klar ist. Das heißt, ihr könnt hier an dieser Stelle auch schon mal abschalten. Ich gebe euch noch mal eben unsere Kontaktdaten durch. Und zwar ist das bei Twitter @nerdnerdnerd_de, bei ADN @nerdnerdnerd. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Kommen. nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Einen Kommentar könnt ihr schreiben auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Facebook haben wir jetzt auch, das heißt da Nerd Podcast. Ihr findet uns auf Podbee, das findet ihr unter podbee.de/nerdnerdnerd. Da haben wir uns auch eine Seite eingerichtet Und ich bin gerade da dran, unsere Seite einzurichten bei der Pottunion. Das ist aber Schweinescheiße, viel Arbeit. So, also für alle, die jetzt aussteigen möchten aus der Sendung und weil sie Forever Evil noch ohne Spoiler genießen möchten, da verabschiede ich mich jetzt schon mal. Ja, und ja, ich auch. Du auch? Das ist aber nett. Tschüss. Tschüss. Und wir beide gehen jetzt ins Thema. Ja. Tschüss. Herzlich willkommen nochmal zurück bei Nerd Nerd Nerd. Wir wollen uns heute in aller Ausführlichkeit den ersten großen Comic-Event im DC-Universum New 52 angucken. Und der Event heißt Forever Evil. Da hast du recht. Das haben wir uns das wie folgt gedacht. Der Event ging über 7 Hefte in der Hauptserie und zahlreiche Tie-Ins, Nebenserien, Limited Series und weiß der Geier was. Und das alles in seiner Gänze zu besprechen, würde uns wahrscheinlich die nächsten 3 Wochen dauern. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, uns wirklich nur erstmal den Forever Evil Hauptevent anzugucken und die direkten Tie-Ins, nämlich Justice League, Justice League of America und nicht die Suicide Squad-Hefte. Weil ich glaube, das kann ich vorneweg sagen, die haben mit dem Hauptevent jetzt groß eigentlich nichts zu tun. Hm. Das heißt, wir werden uns genau auf diese 3 Serien beschränken. Forever Evil, Justice League und Justice League of America. Max, möchtest du mal so die Rohdaten oder die Rahmendaten über diesen Event mal eben so erzählen? Also geschrieben wurde Forever Evil und Justice League von Geoff Johns und Forever Evil wurde gezeichnet von David Finch. Ah! Ja. und Justice League von Ivan Reis. Und dann. Ich muss einmal einhaken. Man sagt tatsächlich Ivan Rice. Oh, Ivan Rice. Tatsächlich. Ja, okay, und dann reviewen wir auch noch JAA. Genau. Also Justice League of America. Und das wird geschrieben von Matt King und gezeichnet von Tom Drenick. Tom, ja, genau. Und das Ganze lief, glaube ich, irgendwie in den Heften 24 bis 29 oder 24 bis 30 jeweils. Bei Justice League und Justice League of America. Und Forever Evil hatte, glaube ich, 7 Hefte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ne? Gut, Max, möchtest du dann mal, weil du hast da diese Aufgabe irgendwie gepachtet, grob die Story zusammenfassen von dem ganzen Event? Ja, okay. Also wir machen eine Challenge in 5 Sätzen. Oh. Forever Evil fängt da an, wo... Also war schon ein Satz. Na komm, mach. Das war auch ein Satz. Also... Oh Mann. Jetzt trinkt er erstmal noch einen Schluck. So, 5 Sätze. Gut, also... Gut war auch ein Satz. Du hast schon 3 Sätze weg, jetzt hast du noch 2. Alter ist auch ein Satz, noch ein. Fang jetzt an. Also in Forever Evil kommt das Crime Syndicate auf die Erde und sperrt die ganzen Superhelden in die Firestorm-Matrix ein. Batman, Catwoman und Cyborg sind praktisch die einzelnen von den Helden, die noch übrig bleiben. Und währenddessen stellt Lex Luthor ein Team aus Superschurken aus, mit denen sie dann das Crime Syndicate besiegen wollen. Das war meine Zusammenfassung. Ganz das waren nur 2 Sätze. Selbst mit Nebensätzen waren das... 2 Sätze. Muss ich jetzt alle 5 verbrauchen? Ja, du hast noch 3 Sätze. Sag doch einfach irgendwas. Ach so, Sag einfach irgendwas. Irgendwas. Weiß nicht, Kochrezept oder irgendwie so. In deinen tollen Salat, den du immer machst, gehört Feta-Käse, Mais und Kidneybohnen. Jetzt hast du noch 2. Dann so eine italienische Soße. Und wenn man will, kann man das noch mit Paprika verfeinern. Jetzt hast du noch 2 Sätze. Das waren alles ein Satz jetzt. Ach fuck, das sollten 2 Sätze sein. Ich habe lange noch eine Pause gemacht. Jetzt hast du noch einen. Ach man, scheiße, jetzt hören wir auf damit. Genau, jetzt sind deine Sätze auch alle weg. So, jetzt sind deine Sätze auch alle weg. Das ist genau das, was da passiert in Forever Evil. Im Grunde genommen ist das die Neuerzählung von Justice League of America 29 und 30 aus dem Jahre 1960. Oh. Das ist im Prinzip genau die gleiche Handlung. Das Crime Syndicate kommt auf die Erde 1, konfrontiert die Justice League und die kämpfen gegeneinander. Das ist im Prinzip genau das, was in den 60er Jahren schon mal passiert ist. Und wir beide beschweren uns ja regelmäßig darüber, dass die New 52 Sachen einfach nur noch mal schlecht kopiert. Ich will es nicht vorwegnehmen oder großartig vorwegnehmen. Schlecht kopiert wurde hier nicht. Absolut nicht. So, ich würde jetzt gerne erstmal auf das Crime Syndicate selber eingehen. Da habe ich mir eine ganze Menge rausgesucht. Und zwar, ich finde die Erzählweise, also die Charaktere sind einfach sehr im Zentrum dieser ganzen Geschichte. Das finde ich sehr angenehm. Das heißt, du siehst also vieles, was in Forever Evil passiert, aus der Sicht des Crime Syndicates. Du hast lange Dialogsequenzen zwischen den Mitgliedern, große Seiten mit vielen verschiedenen kleinen Unterhaltungen und die erklären einfach nochmal die Beziehungen zwischen diesen ganzen einzelnen Figuren. Hm. Das finde ich total angenehm, weil du einfach merkst, so, okay, die können sich halt teilweise auch überhaupt nicht leiden. Das ist eine Zweckgemeinschaft. Es gibt eine ganze Menge neuer Mitglieder, was ich ganz spannend finde. Da wäre einmal Grit, das ist dieser Roboter, der aus Cyborg rausbricht. Über den hat man schon mal gesprochen am Ende von der Review zu Trinity War, hieß das, glaube ich. Ja. Dann hast du Deathstorm, was so die böse Variante von Firestorm ist. Dann hast du den Sea King, das ist so die böse Variante von Aquaman. Und der sieht halt aus wie der 90er-Jahre Aquaman aus der Justice League mit Bart und Haken an der Hand und weiß der Geier was. Und du hast eine weibliche Version vom Atom, nämlich Atomica. Ja, so bereits existierende Charaktere aus dem Crime Syndicate sind nochmal komplett neu interpretiert worden. Also Power Ring ist ein Feigling, also ein absoluter Lusche. Total willensschwach und ja, devot, möchte man eigentlich fast sagen. Ängstlich und totale Memme. Und das kommt alles durch diesen Wolfroom. Wolfroom ist praktisch schon eine Analogie auf Cthulhu. Und das fand ich unheimlich spannend. Also der hat ihn wirklich so in seinen Tentakeln gehabt, in seinen Cthulhu-Tentakeln. Also die Art, wie der Ring funktioniert, fand ich schon mal ziemlich genial. Dann hast du Johnny Quick und Atomica, was so ein Pärchen ist. Die sind fast wie Bonnie und Clyde. Mm. So Johnny und Clyde praktisch. Ziemlich genau. Ja. Was ich wirklich genial fand, war, du hattest die Erde 3 Lois Lane wieder als Superwoman. Ja. In diesem Heft, in der Serie. Das hatte, glaube ich, Grant Morrison damals Ende der 90er Jahre in die Figur mit reingebracht, dass eben die Erde 3 Lois Lane jetzt diese Superheldin ist. Das ist in verschiedenen anderen Interpretationen seitdem auch nicht unbedingt wiederholt worden. Ich glaube, die Interpretation in diesem Animationsfilm Crisis on Two Earths, das war eher eine Analogie auf Mary Marvel in dem Fall. Stimmt, weil sie immer noch diese Marvel-Family hinter sich hatte. Beispielsweise. Dementsprechend, aber da ist man wirklich bei der Grant Morrison-Interpretation geblieben, damals in dem Graphic Novel Earth 2. Und das macht sie eben genau, sie macht da eben auch das Gleiche, wie sie das damals gemacht hat in Grant Morrisons Earth 2. Nämlich sie spielt Owlman und Ultraman so ein bisschen gegeneinander aus. Dann ist es, sie ist auch schwanger, das wird gelegentlich mal angedeutet und dann ist es halt mal das Kind vom einen, dann das Kind vom anderen. Keiner von den beiden weiß, woran er jetzt wirklich ist. Owlman denkt, er würde da in so einem Komplott stecken, um Ultraman irgendwie auszuboten. Das gleiche denkt Ultraman eben auch über Owlman. Und hinterher, das werden wir nachher feststellen, ist es dann doch was ganz anderes. Was ganz spannend ist, man sieht den Tod von Sea King am Ende von Trinity War. Mhm. Der hat den Übertritt überraschenderweise aber doch überlebt. Und der ist aber dann in diesem Tie-In-Event unterwegs von der Justice League Dark. Da gehen wir aber jetzt mal gerade nicht auf ein. So, aber die Figuren tauchen in anderen, in den ganzen Serien alle noch mal wieder auf. Was ich ein bisschen schade finde, ist, am Ende des Events wird das Crime Syndicate fast komplett ausgelöscht. Bis auf eine Handvoll von Leuten. Du hast am Ende noch Superwoman übrig. Du hast Owlman noch übrig, der in Gotham weiter sein Unwesen treibt. Und Ultraman sitzt am Ende, was ich total genial fand, komplett heulend in der Ecke. Ja, das war... Einfach, weil er machtlos ist und total genial. Das sind eigentlich so die drei Figuren, die da, also sozusagen so die Erde 3 Trinity, die da noch übrig geblieben ist, die bleibt wohl jetzt auch auf Erde 1 oder Prime Earth, wie sie jetzt wohl hieß, dann wohl zu Hause. Würdest du noch was sagen? Weil ich monologisiere hier schon wieder so sehr. Ja, ich bin auch sehr gespannt, was die mit Owlman machen. Ich würde jetzt gerne als nächstes über Lex Luthor sprechen. Ja, wie gehen wir weiter rüber zu Lex Luthor? Ja, fang mal an. Die ich noch immer noch nicht so richtig einschätzen kann. Weil am Anfang von Forever Evil hatte ich immer den Eindruck, so vor Lex Luthor gehört jetzt zu den Guten. Mhm. Oder wird so ein bisschen, kriegt so ein bisschen seine, ändert so seine Einstellung. Zuvor war er ganz klar ein Superschurke und jetzt habe ich echt gedacht, dass er eine Zeit lang ein Held wird. Was aber dann nicht wirklich nicht wirklich geschehen ist, oder? Woran machst du das fest? Ich meine, er ist immer noch manipulativ und er ist immer noch narzisstisch und von sich selbst eingenommen, ja, und absolut arrogant. Das heißt, ich meine, das Lex Luthor-Charakter ist, der ja sehr hintergründig ist und wo man hinter jeder seiner Taten irgendwo auch ja einen Zweck oder nichts, was Lex Luthor macht, ist einfach nur dazu da, um es zu tun, sondern er verfolgt damit immer auch ein Ziel. Manchmal ist das sehr undurchsichtig, manchmal kommt es schon auch sehr nobel rüber, aber im Gegenteil ist es oft sehr destruktiv. Und das wird hier genauso sein. Mich hat die ganze Lex Luthor-Geschichte erinnert an eine Zeit bei Marvel, wo Norman Osborn ganz ähnlich positioniert war wie Lex Luthor jetzt. Was nämlich in Forever Evil passiert ist, dass Lex Luthor praktisch die Rolle übernommen hat von Superman als Anführer der Justice oder Injustice League oder wie man das jetzt immer nennen möchte. Na, dieser Zusammenschluss von, ich glaube, wer ist da drin? Black Manta, am Ende dann Sinestro, Black Adam, Batman, Catwoman, also es ist eine sehr, sein Bizarro-Klon ist damit da drin. Mhm. Das ist eine sehr bunte Truppe. Ich glaube, Captain Cold noch. Ne? Also eine sehr, sehr, sehr, sehr abgedrehte Truppe. Und er ist eben so ein bisschen dieser Anführer dieser Truppe. Und es ist einfach ganz klar, okay, er sieht sich schon auch als Held. Weil er erzählt, was ich ganz spannend finde, ganz direkt im ersten Panel von Forever Evil Nummer 1, es ist im Prinzip, die Geschichte von Forever Evil geht ja um Lex Luthor. Das finde ich sehr spannend. Also es beginnt mit Lex Luthor, es endet mit Lex Luthor. Es ist sehr, sehr zentrisch um diesen Charakter. Und er selber sieht sich ja als jemand, der Gutes tut. Er meint ja, er wäre ein Held. Er weiß, dass er nicht immer das Richtige tut. Aber er weiß, dass seine Gesinnung nobel, oder er meint, seine Gesinnung sei nobel. Ja. Er hält sich selber für den Superman der Menschen, weil er viel intelligenter ist als der Rest. Und alles, was er tut, meint er, wäre um die Menschheit zu retten. Und jetzt, wo Superman nicht mehr da ist, Superman ist ja auch in dieser Firestorm-Matrix eingesperrt, jetzt, wo Superman nicht mehr da ist, denkt er könnte praktisch endlich sein Ziel erfüllen, sein Ziel erreichen und die Menschheit endlich mal retten. Und er schafft es ja am Ende tatsächlich. Er besiegt ja das Crime Syndicate auf eine sehr krasse und brutale Art. Aber derjenige, der den Kampf gegen das Crime Syndicate gewinnt, ist ja tatsächlich Lex Luthor. Das klingt blöd, aber das ist so. Stimmt. Ja. Das ist so wie, es gab damals mal so einen Film, Mama und Dad retten aus Versehen das Universum. ich glaube, das ist ungefähr genau so diese, man weiß nicht, ob das einfach so passiert ist oder ob das genau sein Plan war. Um nochmal auf dieses Marvel-Ding zurückzukommen, wo ich eben darauf hinaus wollte. Das gleiche gab es im Marvel-Universum zu der Zeit, als die Secret Invasion über das Marvel-Universum hergerollt ist. Da hat Lex Luthor dann am Ende dieses großen Events, ich glaube, die Skrull-Königin, einfach ins Herz gestochen, umgebracht, und das lief im Fernsehen. Und die ganze Welt dachte dann, dass Norman Osborn der große Retter der Welt ist. Das hat dazu geführt, dass Norman Osborn der Chef der Superheldenpolizei wurde, sein eigenes Team von Avengers bekam und im Prinzip sowas wie Militärrecht hinterher bekam. Das führte dann beim Dark Reign dazu, dass er dann irgendwann den Kriegszustand ausgelobt hat, angefangen hat, die X-Men zu verfolgen, die Avengers zu jagen und so weiter und so fort. Das wurde dann ziemlich krass hinterher für das Marvel-Universum und geendet hat das Ganze dann irgendwann in der Belagerung von Asgard, als dann dieser Krieg zwischen der Erde und Asgard angezettelt worden ist. Siege. Das war am Ende von The Siege. Und das ist tatsächlich das, was ich jetzt erwarte, was im DC-Universum passiert. Lex Luthor bekommt so eine Art Superheldenstatus für eine Zeit. Die anderen Superhelden denken, der macht ja eh nur Quatsch. Dann macht er mal ein paar Monate was Gutes und hinterher kommt raus, mein großer Plan! Alles ist zu Ende. Ja, und auf beiden Teams hast du so ein paar Helden noch, die bei Norman Osborns Avengers war es so gewesen, dass viele Schurken in dem Team waren, aber auch Herkules war da drin. Es war Ares. Ach so, Ares, genau. Ich vertue mich gerade. Die hängen da hinten auf dem Poster. Das sind die Dark Avengers. Ja, genau. Es war Ares. Forever Evil bei der Superstar Justice League hast du auch ein paar Schurken, aber halt auch Heldencharaktere wie Batman und Wonder. Ja, aber ich meine, dass man Batman. Ich meine, wir müssen über Batman auf irgendwelchen Heftcovern nicht mehr sprechen. Ja. Das ist ein Kauf. Kaufgrund in sich. Richtig, das ist einfach nur eine Kaufmotivation für die Leser. Oh, Batman ist in dem Team, ich muss ja lesen, was passiert da mit Batman. Die hätten Batman unmöglich aus dem Universum rausnehmen können. Das wäre nicht gegangen. Obwohl ich schon das Gefühl hatte, dass Geoff Johns so ein bisschen Spaß daran hat, Lex Luthor und Batman miteinander interagieren zu lassen. Und ich glaube auch, dass Geoff Johns Spaß daran hatte, Batman versagen zu lassen, weil Batman hat in der ganzen Serie nichts geschissen gekriegt. Das war so angenehm zu sehen. Batman also wirklich immer und immer wieder versagen zu sehen. Das fand ich ganz angenehm tatsächlich. Hat er je was anderes gemacht, wenn er mal Batman zu schreiben bekam? Ich weiß nicht, was würdest du damit sagen? Ja, weil das ist so ein typisches Beispiel. Ja, wofür? Für Geoff Johns, so ein Merkmal von Geoff Johns. Weil immer wenn er irgendwie Batman mal in die Finger kriegt, lässt er ihn irgendwie versagen. Ja, aber was wäre, ich meine, das ist ja das, wir hatten diese Diskussion ja schon mal. Ja. Wenn du dich erinnerst, in Folge 6 war das, glaube ich. Da ist ein Team von Lex Luthor, ein hyperintelligenter Mensch, mit einem etwas verschobenen Weltbild, der aber in der Lage ist, sich eine super Kampfrüstung zu bauen. Da ist ein Typ mit einem gelben Kraftring, da ist ein Typ mit einer, einer normalen Kampfausbildung oder so ein bisschen Straßenklopperei und einer Eiskanone. Da ist ein ägyptischer Avatar der Magie. Da ist ein, ein Perlentaucher mit einer Technorüstung dabei und ein Typ im Fledermauskostüm. Ui! Das ist genau der Kritikpunkt, den ich an Batman immer habe. Da ist ein Typ mit viel Geld in dem Fledermauskostüm und der kann Karate und überall um ihn herum Aliens und Supermenschen und Intelligenzbolzen mit Kampfrüstung und ein Typ und eine Schwester in heißen Lederklamotten, die mit ihren Titten alle kaputt hauen kann und Katzenöhrchen und weiß der Geier was und ein Typ in dem Fledermauskostüm. Also vielleicht hassen die Leute mich gleich wieder, aber ich glaube, dass Geoff Johns der Einzige ist, der Batman wirklich verstanden hat. So, vielleicht sollten wir aber hier nicht über Batman reden. Ja, besser nicht. Ich weiß auch nicht, ich auch freuen und ich glaube, er versteht Batman nicht wirklich gut. Doch. Aber das kommt auch darauf an, wie man Batman selber sieht. Ich glaube, wir sind uns beide einig, dass dieser Heldenstatus von Lex Luthor nicht länger als 5 Minuten ungefähr andauern wird. Der wird sich jetzt ein bisschen versuchen zu positionieren als der große Retter von Superman. Ich habe Superman das Kryptonit aus dem Kopf operiert. Ja. Und deswegen kann ich jetzt hier alle super toll beeindrucken. Gut. Es wird nicht gut ausgehen für ihn, oder? Nein, natürlich nicht. Ich denke, das wird ungefähr tatsächlich genauso enden wie damals im Marvel-Universum. Da ist dann Norman Osborn auch im Gefängnis gelandet und Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Ja, richtig. Ich kann Lex Luthor nicht leiden. Ich mag ihn nicht. Er ist ein toller Antagonist. So Hassliebe, so. Ich mag ihn, wenn er als Schurke ist, wenn er am Ende seine Strafe kriegt, aber so als Held finde ich ihn einfach nur unausstehlich. Ich denke, als großer Batman-Fan wirst du dich bestimmt auch mit der Rolle von Nightwing beschäftigt haben. Ja, auf jeden Fall. Dann erzähl mal. Ja, also das Crime Syndicate nimmt ganz am Anfang von Forever Evil Nightwing gefangen und dann lüften die vor laufender Kamera seine Geheimidentität. Und Batmans Motivation, dann das ganze Event über ist, nachdem er Cyborg praktisch, nachdem Grid sich von Cyborg getrennt hat, er ihn in Sicherheit gebracht hat, versucht er halt Nightwing zu befreien. Mhm. Und versucht auch so ein bisschen so Lex Luthor dazu zu bewegen, dass die ihm helfen dabei. Obwohl Lex Luthor primär halt das Crime Syndicate ausschalten will. Richtig. Was ich so ein bisschen in diesem Plot wiedererkenne, ist, ich glaube, Dan DiDio mag Nightwing nicht. Ich weiß nicht. Understatement. Ja, also. Was meinst du mit Understatement? Ja, er wollte ihn wirklich eine Zeit lang loswerden. Ja, das ist nämlich damals zu Infinite Crisis gewesen. Da wollte man Nightwing über die Klinge springen lassen und hat dann gesagt, ich glaube, die ersten Entwürfe dafür gab es dann schon und hat dann die Story auch so geschrieben, dass Nightwing am Ende von der Infinite Crisis über die Klinge springt. ja, zufälligerweise hatte man damals aber noch einen Rechtsstreit am Arsch mit den Ziegelleuten, den Erfindern von Superboy, die gesagt haben, ja, wie ist denn das hier? Wir kriegen noch Geld von euch hier, Superboy, auch meins. Und hat mein Vater geschrieben und so weiter und so fort. Mein Vater ist aber auch schon tot, aber ich will trotzdem das Geld haben. Und jetzt hört mal auf, hier Superboy zu verwenden, weil gehört euch nicht. Und der war damals schon in Jeans und T-Shirt unterwegs, weil man sich schon über das Kostüm gestritten hatte. Und dann hat man bei DC kurzerhand gesagt, ja gut, wenn wir gerade eh schon Streit haben um die Figur, dann schreiben wir halt Superboy aus der Kontinuität, solange wie das nicht geklärt ist. Und daraufhin war dann, ich glaube, bis zur Final Crisis von Infinite Crisis Superboy nicht mehr da. Jetzt glaube ich, irgendwann während der Final Crisis in irgendeinem Tie-In-Event, ich glaube, Legion of Three Worlds oder sowas, kam plötzlich Superboy wieder. Oh. In Jeans und T-Shirt. Huh. Und ich finde, als dann so angefangen wurde, Nightwing in Gefahr zu bringen, dachte ich, oh Mann, denn Dio, jetzt hör doch mal auf, lass doch mal den armen Nightwing in Ruhe. Was kann der denn dafür? Was sollte das? Das ist eine gute Frage. Was wollen die großartig mit Nightwing? Also jetzt momentan läuft er als Agent in einer neuen Heftserie rum. Das war gar nicht raus. Gute Frage, wieso baut man da noch Nightwing ein? Also zum einen hat man da die Beziehung zwischen Nightwing und Allman, die einer der interessantesten Aspekte für Forever Evil war für mich. Also ich habe immer, wo die zwei zusammen waren, fand ich das sehr interessant. Aber was genau jetzt daran so, ich glaube, es war einfach die Drohung, jetzt Nightwing doch über die Klinge zu springen, die dann nochmal die Leser motivieren sollte, das Heft aufzugreifen und zu kaufen. Ich finde das billig. Also ich finde, das ist geliebte Charaktere und Dick Grayson gibt es im DC-Universum seit 1930, seit dem ersten Heft, in dem Batman aufgetaucht ist. Ja, kam ein bisschen später. Also es gab noch einige Hefte zuvor, wo Batman allein noch umgerannt ist, bevor die meinten, ja, wir brauchen jetzt einen Sidekick für ihn, dass er überhaupt erstmal einen Gesprächspartner hat. Und da war bis in die 70er Jahre, glaube ich, Robin so und ist dann zu Nightwing geworden. So, das ist einfach ein Charakter, der ist sehr alt, der ist beliebt bei den Leuten, das ist der erste Robin. So, und ich glaube, was man definitiv machen wollte, ist, man wollte den Lesern ein bisschen anpieksen, möchte ich nicht sagen, aber vielleicht auch so ein bisschen wehtun. Ja. So nach dem Motto, da, guck mal, da stirbt er gleich. Und ich saß dann da und dachte, lass ihn doch nicht Nightwing sterben. Wie scheiße muss man sein, so eine zentrale Figur über die Klinge springen zu lassen? Ne? Ja. Du kannst Robin Nummer 4, den kannst du über die Klinge springen lassen, weil klar ist, okay, wir bringen ihn auch mal wieder zurück. Nummer 4 war ja dann Damian. Mhm. Ne? Den kannst du töten, weil es ist halt einfach auch die Nummer 4. Batman hat eine sehr zentrale oder eine sehr starke Bindung zu ihm. Weil es ist sein Sohn und dementsprechend ist das nochmal eine ganz andere Situation, wenn der Charakter stirbt. Aber so eine Figur, die so sehr für sich selber steht im Batman-Universum wie Nightwing, nicht mal Batwoman oder Batgirl sind so eigenständig, trotzdem beide ja Spin-off-Charaktere sind. Ne? Nightwing ist viel eigenständiger durch die Story damals in Bloodhaven, wo er Polizist war, sodass ich einfach wirklich eine ganz eigene Welt angeeignet. So, und dann hinzugehen und zu sagen, ja, wir bedrohen diese Figur mit dem Tod und ärgern die Fans. Ich meine, gut, im Zweifelsfall, mir ist es egal, weil die Figur selber interessiert mich überhaupt nicht. Aber hinzugehen und zu sagen, hier Fans, wir bedrohen eure Lieblingsfigur und es sieht eigentlich sogar schon so aus, als sei sie tot, am Ende von Heft 6, glaube ich, dass du einfach wirklich sagst, ja, ne, macht halt. Ne, macht's doch endlich. Und dann zieht man das Ganze irgendwie 6 Monate in die Länge und am Ende ist es dann so ein halbgares, ne, ich habe ihn ja überhaupt nicht umgebracht, ich kann ihn wiederbeleben. Und ich so, ich habe wirklich vor dem letzten Heft gesessen und denk so, wer hat denn damit gerechnet? Oh, Überraschung. Ja, es war absoluter Mist, die Sache mit Nightwing. Ja, ich fand es auf jeden Fall relativ vorhersehbar, dass Lex Luthor ihn hinterher wiederbelebt hat, weil man wusste dann hinterher, ja, okay, es kommt nochmal eine neue Serie und bla bla bla. Wir kommen ja gleich nochmal zu dem großen Fubar, den Forever Evil da gehabt hat. Nämlich, dass Geoff Johns das letzte Heft nochmal überarbeiten musste, weil er gemerkt hat, oh blöd, das gefällt mir nicht, die Seiten sind mir zu wenig, ich muss nochmal weitererzählen. Und hat das letzte Heft dann, glaube ich, nochmal doppelt so dick gemacht. Mhm. Das ist aber eine richtig dicke Ausgabe, das letzte. Und dadurch gab es eine Verspätung von Forever Evil, vom letzten Heft und einigen Justice League Titeln, unter anderem auch Suicide Squad, glaube ich, um genau 8 Wochen. Und das ist eigentlich peinlich, weil ich kann mich noch daran erinnern, wie Dan DiDio damals gesagt hat, die No 52, da sollen alle Hefte pünktlich kommen und alle Zeichner sind so toll und guck mal, da vorne läuft gerade Rob Liefeld über den Flur, was soll das denn? Da hat gerade mit denen ja angeschrieben. Ne? So. Driving and Inking. Lächerlich hat man sich bei der New 52 Tour also wirklich komplett blamiert. Dazu kommt, dass in den Bad-Titeln innerhalb der New 52 dann das Ergebnis von Forever Evil nochmal gespoilt wurde, genau, dass eben Nightwing nicht stirbt und so weiter und so fort. Mhm. Also da ist so viel durcheinander gegangen. Was aber am Ende für mich übrig bleibt, du hast ja selber nochmal eben die Beziehung zwischen Oldman und Nightwing angesprochen. Oldmans Talon, also sein Assistent auf Erde 3, wurde vom Erde 3 Joker gekillt und er möchte halt Nightwing von Erde 1 als seinen neuen Assistenten haben. Da hatte ich wirklich so ein Gefühl, weil das kam sehr homoerotisch rüber teilweise, wie der den angepackt hat. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie ekelig finde, aber es war so ein bisschen, es war einfach befremdlich, weil so diese implizierte Ebene oder so diese interpretierte Ebene oder die Vorwürfe, die man der Batman-Serie damals in den Anfangsjahren, in den 40ern gemacht hat, so nach dem Motto, das ist ein erwachsener Kerl, der hat einen jungen Assistenten in Unterhose, der neben ihm herläuft. Irgendwas stimmt da nicht. Ist der Junge vielleicht pädophil? Oder ist Bruce Wayne vielleicht pädophil oder irgendwie sowas? Diese Innuendos fand ich dann in Forever Evil relativ deutlich. Also ich hatte dieses Problem diesmal nicht. Also mir ist mehr so der Aspekt Familie aufgefallen. Weil mit Batman ist es ja so, er verliert seine Familie und dadurch, dass er Gutes tut, bekommt er eine Familie zurück. Aber wir reden hier über Oldman. Und ich glaube, du hast die Origin, die wird ja in den ganzen Justice League-Heften nochmal erzählt von Oldman. Ja. Auch noch ungefähr im Kopf. Da ist es Thomas Wayne Jr., also der ältere Bruder von Bruce Wayne auf Erde 3. Ich weiß gar nicht, hat Bruce Wayne noch einen Bruder auf? Gibt's das irgendwie? Ja, mittlerweile ja schon. Der war ja der bei der Court of Owls Story. Okay. Weil ist der ja aufgetaucht, Thomas Wayne. Und die Figur gibt's dann eben auch auf Erde 3. Und er erschießt einfach seine Familie und seinen kleinen Bruder. Genau, und da ist es genau umgekehrt. Er macht sich selber zum Waisenkind. Genau. Und jetzt versucht er praktisch durch Gewalt sich eine Familie zurückzuholen. Okay. Halt, indem er Nightwing adoptiert, in Anführungsstrichen. Max riecht sich gerade ein bisschen auf. Das hat man jetzt gerade nicht gehört, weil wir gerade die Aufnahme gestoppt haben. Max riecht sich gerade auf, dass es unheimlich einfach sein oder riecht sich darüber auf, dass es zu einfach ist, Batmans Geheimidentität rauszufinden. Und jetzt du. Ja, jetzt bei Forever Evil, weil am Ende kriegt Lex Luthor endgültig praktisch Batmans Geheimidentität über Dick Grayson raus, weil halt jetzt jeder weiß, dass Dick Grayson Nightwing war. Und Dick Grayson war ja das Mündel von Bruce Wayne. Also stellt er diese Verbindung her und daraus dann, dass er Batman ist. Und fucking jeder könnte das rausfinden jetzt. Wieso verwendet das Geoff Johns, um dann Lex Luthor als so viel cooler und so viel klüger als Batman darzustellen? Ich finde das ein bisschen billig. Es wird jetzt was passieren, das wird ist vorher nie passiert und das ist nachher auch nicht passiert. Ich werde Batman verteidigen. Ja, super. Das gehört zur Figur, dass man es nicht rausfindet. Ja. Dass selbst die Charaktere, selbst so jemand, der so nah an Bruce Wayne dran ist, wie beispielsweise Commissioner Gordon, ne? Also Bruce Wayne ist ja eine sehr zentrale Figur in Gotham. Mhm. Selbst so jemand findet das nur nicht raus oder ist nur kurz davor, das rauszufinden oder. Nicht mal seine Schüler finden immer sofort raus, wer Bruce Wayne ist, wer Dick Grayson ist und so weiter und so fort. Du hast ja auch mal darauf angespielt, dass Spoiler und waren das Tim Drake und Stephanie Brown? Oder wer war das, die zusammen waren? Ja, Tim Drake und Stephanie Brown waren zusammen. Und das müsste man auch rausgefunden haben, weil Tim Drake war auch ein Mündel von Batman oder von Bruce Wayne. Oh. Ne? Das war auch so einer von diesen Ziehsöhnen. Ne? Das gleiche gilt für Batman und für Bruce Wayne und Damian. Ne? Auf einmal taucht sein leiblicher Sohn auf, nachdem er 70 Jahre lang immer irgendwelche kleinen, also 70 Jahre in unserer Zeitrechnung, 70 Jahre immer einen kleinen Jungen bei sich hat wohnen lassen. Homosexualität. Taucht plötzlich sein Sohn auf. Dann gibt's die Nachricht in den Superhelden-Nachrichten, Damian ist getötet worden bei einem Einsatz. Und auf einmal ist der Sohn von Bruce Wayne weg. Auf einem Langzeiturlaub oder Schüleraustausch oder beim Einkaufen in der Spielzeugabteilung verloren gegangen. Na klar, der Damian Wayne möchte bitte aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Das gehört mit zur Figur, dass man es eben nicht rausfindet. Und das, die Erkenntnis, Bruce Wayne ist Batman und er wohnt in Wayne Manor. So offensichtlich, wie das für jeden anderen sein mag. Und offensichtlich haben die Einwohner von Gotham alle nur ein halbes bisschen, dass sie es nicht rausfinden. und dass sie auch nicht rausfinden, dass irgendwo hinter Wayne Manor in so einem Gebüsch eine Absperrung ist, dass man nicht in dieses Gebüsch reinfahren kann. Und immer wenn er mit seinem Batmobil da rausfährt, klappt das runter. Lü, lü, lü, lü, lü. Aber warte, was war das denn jetzt? Das war... Das war die Batman-Serie aus den 60ern. Richtig. Ich glaube, so. Das macht er jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Ja, wahrscheinlich geht eine Klappe am... Aber du hast schon recht, dass niemand über die Hürde unter Wayne Manor Bescheid weiß. Das ist schon... Müsste ja irgendwelche Karten stehen oder irgendwas. Ja. Ne? Spelunking. So, ich finde, das ist überhaupt nicht wild, weil das gehört mit zur Figur. Anders kannst du diese... Wenn du bei Batman nicht bereit bist, Dinge zu akzeptieren, ist diese Figur als Comicfigur sowieso untragbar. Ich habe mich, weiß Gott, in meinem Leben genug über Batman aufgeregt, als dass ich jetzt nicht einfach mal anfangen kann zu akzeptieren, dass das ein Irrer in einem Fledermauskostüm ist. Man soll er halt alles können, ist mir noch Latten. Ich kann die Figur ignorieren, freue mich, wenn Geoff Johns ihn lächerlich macht, ole ole. Ich habe da einfach genau die andere Herangehensweise wie du. Scheiß Geoff Johns. Ja, ja, ich mag ihn, total. Ich nicht. Tatsächlich hat Forever Evil dafür gesorgt, dass ich Geoff Johns nochmal wieder ein bisschen mehr mag. Anyways... Was ich spannend finde, da habe ich jetzt eben noch mal eben drauf angespielt, die Justice League-Hefte sind nicht wirklich Tie-Ins, was ich ganz spannend finde. Also da werden nicht wirklich Parallelgeschichten erzählt, weil man hat die Justice League ja komplett aus der Story rausgenommen, aus Forever Evil. Was ich sehr spannend fand. Also man hat gelegentlich mal so Kurzauftritte, ein paar Charaktere haben das überlebt, laufen auch trotzdem rum, aber das alles sehr weit auseinandergezogen. Dadurch, dass man die zentralen Charaktere einfach wirklich komplett rausgenommen hat. Kein Superman, kein Wonder Woman. Irgendwo rennt auch der Martian Manhunter rum mit Stargirl, was so eine eigene kleine Storyline ergibt. Hast du einfach die Justice League-Hefte als Platzhalter oder als Workspace, hätte ich jetzt fast gesagt, für Hintergrundgeschichten. Das heißt, man nutzt die Justice League-Hefte wirklich dazu, die Hintergrundgeschichte der einzelnen Crime Syndicate-Mitglieder zu erzählen. Hallo, die Klappe. Vögelchen. Und die Neuinterpretation gefällt mir einfach wirklich unheimlich gut. Also gerade auch, wie Ultraman erzählt wird, wie Owlman dann nochmal dargestellt wird. Das ist halt, jedes Mitglied des Crime Syndicates bekommt den Platz, den es braucht, um es wirklich nochmal zu positionieren, um die Figur nochmal zu erzählen. Und das ist einfach wirklich intelligent gemacht worden. Und da ist einfach wirklich... Zum allerersten Mal hatte ich das Gefühl, eine Heftserie zu lesen, die während eines Events stattfindet und wirklich was zu bekommen, was Bedeutung hat für die Hauptserie. Weil ganz oft ist es nämlich so, du hast eine Serie und hast ein Tie-In dazu und das Tie-In hättest du dir auch mal sowas von sparen können, weil im Zweifelsfall hat das mit der Hauptserie nichts zu tun. Mhm. Also wirklich nichts. Da wird weder die Geschichte fortgeführt, also das ist momentan bei Original Sin beispielsweise, so bei Marvel, da hast du Avengers-Hefte, die mit in ein Event reinspielen, die aber auch überhaupt gar nichts mit dem Event zu tun haben, wo einfach wirklich nur die laufende Geschichte in den Avengers weitererzählt werden. Sachen, die vor 2 Jahren in den Avengers passiert oder in New Avengers passiert sind, witzigerweise, reflektiert sich jetzt zurück auf die Avengers-Geschichte. Und das ist bei Forever Evil nicht gemacht worden, sondern man hat die Justice League-Hefte in der Zeit wirklich genutzt, um... Also wenn Forever Evil das Skelett des Eventes ist, dann ist Justice League das Fleisch. Genau, so kann man das, glaube ich, sagen. So ganz, ganz gut sagen. Justice League of America regt mich da ein bisschen auf, weil du hast die Geschichte von Martian Manhunter und Stargirl, die versuchen, so im Alleingang die Justice League zu retten, ebenso aus dieser Firestorm-Matrix zu befreien. Das machen sie irgendwie 5 oder 6 Hefte lang und dann stellen sie fest, die sind überhaupt kein Stück vorwärts gekommen. Weil das Abenteuer, was sie erlebt haben, war auch nur wieder eine von diesen Projektionen. Und ich habe mich am Ende so geärgert, weil die Geschichte oder diese Entwicklung, die Stargirl durchmacht, die war richtig gut. Die ist von einem kleinen Mädchen, von diesem Superstar, so von diesem Shootingstar-Superheld, wirklich zu einer erwachsenen Frau geworden, hat eine Entwicklung durchgemacht und am Ende stirbt der Martian Manhunter und alle so, was soll das denn? Und auch mal dieser tolle Charakter. Und dann stehen sie da wieder und nichts davon ist wirklich passiert. Und man hat 6 Hefte gelesen, die nichts bedeutet haben. Ja, Stimmt, also das Gefühl hatte ich auch. Ich fand es zuvor schon irre lang. Das hat sich teilweise ein bisschen gezogen wie Kaugummi, ja. Obwohl das ganze Charakterzeug mit Stargo, wo ihr Charakter so ein bisschen Fleisch bekommen hat. Ja. Stargo bekommt Fleisch. Hier Stargo ist Fleisch. Oh, Schnitzel! Ja, und beim letzten Heft, in den letzten paar Heften, erkennt man so ein bisschen, dass das ein bisschen so ein Prolog für Justice League United war, ein bisschen Vorbereitung darauf. Aber sonst würde ich das Heft auch sonst nicht wirklich jemandem empfehlen. Ich glaube, das war einfach wirklich nur, was machen wir mit den Figuren? Ja. Keine Ahnung. Guck mal, da Story Twist! Es gab während Forever Evil zwischen der Hauptserie immer so kleine Anspielungen auf einen Typen mit einer Kapuze. Mhm. Und dann hieß es dann, ja, wer könnte das sein? Und ich so, hier, ich weiß es, Erde 3 Lex Luthor, hier. Oder so, was denn? Pst. Was denn? Nicht verraten. Ach so, Entschuldigung. Ja, hier ist dann der Spoiler-Part zu Ende. Tschüss. Und alle so, ja, vielleicht könnte es die Figur sein. Ich so, hallo, hier, Lex Luthor, Erde 3, Lex Luthor, Ich habe hier das Superman-Heft, und zwar den 20. Superman von Ehapa aus dem Jahre 1983. In diesem Heft enthalten ist das Annual von Action Comics aus dem gleichen Jahr mit der Storyline Crisis on 3 Levels oder irgendwie sowas. Krise auf 3 Ebenen heißt die auf Deutsch. Und dort tritt zum allerersten Mal der Erde 3 Lex Luthor auf. Das ist ein Kampf Superman Erde 1, Erde 2 gegen den Erde 3 Ultraman. Und hier siehst du den ersten Auftritt von Lex Luthor als Supercharakter auf Erde 3. Schön mit Goatee und Rüstung. Und er ist auch hier auch noch ein Held. Also er kämpft gegen das Crime Syndicate, er kämpft mit Superman zusammen gegen, mit den beiden Supermännern zusammen gegen Ultraman, ist hier auch mit Lois Lane zusammen. Und ich dachte, ja gut, welchen Charakter könnte er nehmen? Also entweder Lex Luthor oder Alexander Luthor, oder man ginge noch einen Schritt weiter und nimmt Alexander Luthor Jr. Mhm. Da habe ich gedacht, na gut, ein bisschen früh. Und es war dann tatsächlich, die Kapuze geht auf und es ist Alexander Luthor. Und ich dachte so, oh, guck mal, Überraschung. Womit ich nicht gerechnet hätte, war, dass Alexander Luthor eine Allegorie war auf Shazam. Massage. Ich habe es immer so ein bisschen als Massage gelesen, weil am Ende ja Shazam, und ich habe es immer als Massage gelesen. Aber möchtest du mal was über Massage erzählen? Was soll ich denn darüber erzählen? Ja, ich fand es verdammt cool. Ja, die Figur, erklär mal die Figur. Shazam ist ja halt ein Held von Erde 1 und Lex Luthor ist das Counterpart jetzt auf Erde 3 von diesen Helden. Und was Lex Luthor halt, was seine Superkraft ist, jetzt, das haben die, glaube ich, komplett neu gemacht, dass Alexander Luthor die Kräfte von anderen Helden absorbieren kann. So ein bisschen wie der Parasite. So, aus den Superman-Comics. Ja, bisschen. Und er halt die ganzen Kräfte von den anderen Mitstreitern des Crime Syndicates gestohlen hat. Was ich spannend fand, und ich glaube, das hattest du in der Review zu Trinity War mal gesagt, dass Erde 3 praktisch so die Geburtsstätte des Bösen ist. Und wenn Alexander Luthor, der früher ja mal der einzige Held war, oder mit einer der wenigen Helden, das siehst du in Grant Morrison's Earth 2, das siehst du in Crisis on Two Earths, in dem Film, der geschrieben war von Dwayne McDuffie, Gott habe ihn selig. Das siehst du selber hier in diesem Superman-Sonderband Nummer 20 von E. Harper. Jetzt auch in ihrem Comic-Shop. Nein. Wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Weil der ist wirklich alt. Der riecht auch noch so schön nach Keller. Ah, herrlich. Ich habe das Comic aber auch schon vor etlicher Zeit mal auf Nerd Nerd Nerd reviewed. Den Link kriegt ihr dann auch in den Shownotes. Das heißt, siehst du aber hier, dass eben der Erde 3 Lex Luthor ein Held ist. Und wirklich ein Edelmann. Und dadurch, dass Erde 3 die Geburtsstätte des Bösen ist, ist halt der einzige Held von Erde 3 auch ein Bösewicht. Oder, ja. oder ein Böser oder ein Gemeiner. Weil, was ganz lustig ist, das Kind, was Superwoman erwartet, Lois Lane, und was wir gerade gelernt haben, auf Erde 3, Alexander Luthor und Lois Lane sind zusammen. Ne? Das Kind ist von Alexander Luthor. Ja, mit sicherer Sicherheit. Wenn man jetzt zurückguckt an die Crisis on Infinite Earth in den 80er Jahren und weiß, wer das Kind von Alexander Luthor und Lois Lane ist, dann weiß man, dass das Alexander Luthor Jr. ist. Genau. Der kleine, junge, rot-blond gelockte Kerl in seinem goldenen Strampelanzug, der irgendwann anfängt, das ganze Multiverse zusammenzustauchen und die Erden zusammenzuballen. Das heißt, wir kommen zu dem Thema später nochmal, aber wo die Marschrichtung für DC hingeht, dürfte für jeden klar sein. Crisis. Fall auf! Crisis, wenn das denn sowas. Ich finde es eine konsequente Weiterführung dieser alten Idee. Da werden alte Konzepte nochmal neu aufgelegt lassen, modernisiert, und zwar toll modernisiert. Das ist keine schlimme Modernisierung. Um das vorwegzunehmen, Forever Evil ist mit einer der besten Neuerfindungen alter Stories, die New 52 bisher wirklich zustande gebracht hat. Tell me the duck story. Bum, bum, bum, ba-dum, ba-dum. A duck walked up to a lemonade stand and he said to the man running the stand. The three victims were part of a CXS. The man said, fuck it right in the pussy. Was waren denn deine Lieblingsmomente in Forever Evil, lieber Max? Meine Lieblingsmomente, also das erste, was mir einfällt, ist wirklich der Auftritt von Alexander Luthor. Ja. Dann auch noch ganz cool war als Captain Cold Johnny Quick gekillt hat, wo er es auch wieder schon beinahe so mega brutal war. Ich fand das so geil, weil du hast auf der einen Art hast du Captain Cold und der ist einer von den Rogues und die kämpfen gegen den Flash. Ja. Und Johnny Quick kommt da und Johnny Quick und Atomica gehen ja einfach hin und killen einfach immer überall irgendwelche Superhelden, die noch übrig geblieben sind, die noch gegen das Crime Syndicate kämpfen wollen. Und ausgerechnet Captain Cold, einer von diesen Loser Rogues, die noch nicht mal mehr ihre Kräfte haben, sondern einfach nur noch ihre Gadgets, weil ich glaube, Deathstorm nimmt denen irgendwann ihre Kräfte weg. Ne? Mm. Ich mag die Rogues überhaupt nicht, das ist absolute Loser-Truppe. Das sind alles nur so halbseidende Bankräuber und so kleinen Ganoven. Ich finde sie cool, gerade deswegen. Ja, nee, das sind diese sympathischen Verlierer, sagt man. So ähnlich wie Donald Duck. Ne? Alleine. Aber zusammen sind sie die Rogues. Ja, das ist halt a bunch of losers. Also, was soll das? Aber so diese ständige Auseinandersetzung mit dem Flash, die halt haben. Und dann diese direkte Konfrontation zwischen Captain Cold und Johnny Quick eben. Und Johnny Quick ist so drecksunsympathisch. Das ist so einer, das ist so ein richtig, also so vom Standpunkt eines richtig guten Gegners oder eines richtig guten Gegenspielers ist Johnny Quick das beste Beispiel. Weil der Typ ist so, das ist so widerlich. Ja, solche Schurken habe ich gerne. Das ist einfach so ein absoluter Soziopath. Richtig, heftig. Und dann hast du wirklich so die Situation und sagst so, ah, guck mal hier, du hast deine Kräfte nicht mehr und jetzt nimm ich dir deine Eisknarre weg. Und er sagt, Stimmerkennung. Und das Bein friert ein. Er so, Kick. Und ich so, ja! Ich fand das richtig gut. Ja, das stimmt. Und was Captain Cold aber auch sagt, ist, dass er praktisch, wenn er gegen den Flash kämpft, dann hat er Respekt vor ihm. Weil das ist halt ein Held. Und deshalb wird er auch genau nicht solche Attacken gegen ihn einsetzen. Deshalb ist er auch kein so ein wirklicher Loser-Charakter in dem Sinne, weil er so eine Scheiße halt machen kann. Mhm. Weil auf einmal hält er sich nicht mehr zurück und er tötet Johnny Quick. Richtig. Ganz allein. Also, es ist kein Loser. Ich weiß es nicht. Die Rogues sind ja alles so gescheiterte Existenzen, alle miteinander. Dann hast du, glaube ich, den Piper, der irgendwie, war das der Piper, der mit seiner Homosexualität nicht klarkommt? Ich glaube, das war der. War der, ne? Der irgendwie auch sagt so, ja, ich wähle jetzt alle Kacke und jetzt bin ich ein gemeiner Schurke. Und dann hast du den Trickster, der irgendwie auch so einer, also ich muss, wenn ich den Trickster sehe, immer an Mark Hamill denken. Ich weiß nicht, woran das denkt. Weil das der nicht damals von Mark Hamill gespielt wurde. Nein! Könnte es damit etwas zu tun haben? Und die Rolle hat er einfach so unglaublich albern gespielt. Das war so überzogen. Ja. Immer wenn ich den Trickster sehe, muss ich an Mark Hamill denken. Also ich weiß es nicht. Ein bisschen Joker-mäßig auch. Der war da kein sympathischer Verlierer. In der Flash-Serie ist der Trickster wirklich ein Psychopath. Ja, ist, Leute, da hast du wohl recht. Aber wir sollten uns über, ich habe die Sachen auf dem Rechner. Ja. Wir sollten uns darüber vielleicht nochmal getrennt unterhalten. Was ich schön fand, ist, dass Cyborg ein Update bekommen hat. Das heißt, so dieser dicke, klobige Körper ist weg. Und er ist ein sehr streamliniger, schneller Charakter geworden. Ich fand das neue Design richtig genial. Also ich mag dieses neue Design. Und irgendwie ist Cyborg auch der einzige von den alten Helden, die ja noch unterwegs sind, der noch wirklich was reißt. Also Martian Manhunter und Stargirl haben wir eben schon mal kurz drüber geredet, dass das nicht wirklich was zu was führt. Batman, sagst du ja selber, ne, ist nur noch da als Beiwerk. Ja. Da müssen wir nicht mal drüber reden. Und Cyborg ist der einzige, der wirklich noch was reißt. Meiner Meinung nach ist Cyborg wirklich so der geheime, der heimliche Held dieses Events, wenn man so möchte, weil er hinterher auch so diese 1:1 Auseinandersetzung mit Grid dann auch gewinnt. Obwohl ganz nutzlos ist Batman auch nicht. Also Lex Luthor sagt mir, was er braucht, Batman. Er braucht auch die ganzen Notfallpläne, die er hat. Er hat ja immer so jetzt Gegenstände mehr so gesammelt, die so ein bisschen so die Kräfte der Justice League lahmlegen sollen. Der nimmt ja nachher auch wieder den Kryptonitring weg. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl... Ich glaube, den Kryptonitring nimmt er ihm einfach nur weg, um ihn in der Tasche zu haben. Nach dem Motto, jetzt habe ich was gegen Superman. Ich glaube, das ist einfach wirklich der Moment gewesen. Nicht um zu sagen, ich brauche das gegen Altman bringt es ja nichts. Bringt es gar nichts, weil das Ding würde der Armes beim... Der würde ihn noch stärker machen. Der würde das Armes beim Fernsehen gucken, würde den Kryptonitring essen. Ja. Nach dem Motto, oh, guck mal hier, Moscherie, zack, ne? Schön fand ich auch die Rückkehr der Metal Man. Ja, das war auch... so praktisch. Ich habe keinen speziellen Moment, der mir jetzt in diesen Heften jetzt so als das Highlight eingefallen ist. Es war einfach insgesamt sehr toll, die Geschichte, die Modernisierung der Metal Man. Weil die hatten ein ganzes Heft, während Justice League hatten die ein ganzes Heft, wo es nur um die Metal Man ging. Ja. Da wurde quasi die alte Origin aus dem Silver Age nochmal neu erzählt, modernisiert erzählt, toll gezeichnet. Dann auch so der erste Auftritt von Alloy, von diesem Giftmüllman, wo ich gerade vergessen habe, wie der heißt. Nein. Kimo, genau. Was auch noch ein Highlight war, nachher der Kampf zwischen Grid, dem Metal Man und Cyborg. Genau, und die ganzen Roboter, wie die sich gegenseitig kloppen. Vor allen Dingen so ein bisschen so die Beziehung zwischen Grid, Cyborg und dem Metal Man. Weil Cyborg und die Metal Man sind Roboter mit menschlichen Eigenschaften. Und Grid ist ein Roboter ohne menschliche Eigenschaften, ohne Gefühle. Der Gefühle haben will. Genau. Er sagt die ganze Zeit, er studiert praktisch während in diesen Origin-Heften in Justice League. Studiert er die anderen Crime Syndicate-Mitglieder oder so, weil er unbedingt wissen will, wie es sich anfühlt, irgendwelche Gefühle zu haben. Genau. Weil er auch so ein bisschen das Gefühl hat, das fehlt ihm noch, um wirklich zu ein perfekteres Wesen zu werden. Mhm. Auch an sich zu wachsen und stärker zu werden. Ja. Darum geht es ja praktisch den ganzen Erde-3-Typen. Das sind ja die reinsten Darwinisten. Die wollen immer die Stärksten sein. Richtig. Und treten immer nach unten auf die Schwächeren. Und dadurch wird er am Ende auch besiegt, weil halt diese Metal Men die Aufopferungsgabe haben und diese ganzen menschlichen Eigenschaften. Ja, fast schon so, diese Asimovschen Gesetze da befolgen. Nach dem Motto, ich muss jetzt für meinen Meister kämpfen. Was ich einen unglaublich interessanten Moment, ich habe mich einerseits sehr gefreut darüber, andererseits ein bisschen geärgert. Man sieht die Origin von Plastic Man. Ja. Ganz kurz. Ganz kurz. Und also, dass wirklich Eli O'Brien zusammen mit den anderen Verbrechern oder sowas von Gotham oder ja von anderen Ecken im DC-Universum anfangen, für Old Man zu arbeiten. Und dann kriegt, genau wie in seiner Original-Origin, Eli O'Brien eben dieses Fass mit Chemikalien über und wird dazu Plastic Man. Mhm. Das hat mich sehr gefreut, weil das war ein sehr interessanter Moment, einfach weil dieser Horror in den Augen von Eli O'Brien gut zu sehen war. Den hat damals Kyle Baker übrigens auch sehr gut rübergebracht, weil Kyle Baker hat ja was gezeichnet? Na, da haben wir es wieder. Ach, Plastic Man. Plastic Man, richtig. Obwohl Plastic Man ja eigentlich schon in der New 52 aufgetreten ist. Da wollte ich jetzt nämlich auch drauf hinaus. Der hatte einen ganz kurzen Moment am Anfang von Justice League International, genau, wo sie drüber überlegt haben, welche Charaktere nehmen wir mit in das Team. Und dann war dann der Kommentar des russischen UN-Mitglieds, glaube ich, zu irre. genau, da wollte man die Figur nicht mit in das Team nehmen. Deswegen ist das ein bisschen anachronistisch, aber dadurch, dass die Figur wirklich nur in einem einzigen Bild einen Auftritt hatte bisher, in anderthalb Bildern, sage ich jetzt mal, dann kann man das verzeihen, einfach da, so als bisschen als Fanservice oder so. Wir drücken ein Auge zu. Wir drücken ein Auge zu, weil ich habe mich trotzdem gefreut. Man kriegt einen wunderschönen Einblick in den Red Room, wo, ich glaube, wer war das? T.O. Morrow? Ja, T.O. Morrow und der Vater von Vater von Stone. Wie heißt der? Tom Stone? Ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt. Victor Stone und Dr. Stone. Rolling Stone. Nein. Was? Und das, was ich ganz spannend finde, ist, wenn man da auf das Panel oder auf diese Doppelseite da ein bisschen genauer hinguckt, dann sieht man unter anderem einen ganz alten Retornado-Körper, eine alte kaputte Motherbox, die Rüstung von einem alten, also die Rüstung von einem Mitglied der Royal Flush Gang aus der Zukunft. Ah ja, genau, hier. Dieses Ass, ja. Ich glaube, dieses Peak Ass sieht man da, aus dem Batman Beyond-Universum. Und noch irgendwie ein anderes Raumschiff irgendwie aus der Zukunft, was wo sie auch nicht wussten. Das haben sie kurz angedeutet. Das kommt aus der Zukunft. Und ich habe im Hintergrund so gehört, Jeff Johns, Mastermind of Vorbereitung, ne? Wo ich dann so gedacht habe, mal gucken, wann das kommt, weil das kann Jeff Johns besonders gut. Schon mal irgendwie 2 Jahre, bevor irgendwas passiert, irgendwo einfach so ein Detail einstreuen. Der Körper von Amazo war, glaube ich, auch noch kurz zu sehen. Der schon in Justice League aufgetreten ist, ganz kurz. Amazo weiß ich nicht. Also ich habe den Red Tornado-Körper. Das kann sein. Ich will mich jetzt nicht... Ich meine, ja, du kannst, könntest recht haben. Ausschließend will ich das nicht. Genau, das war auch dann in der Zeit, als also in den Justice League of America-Heften sieht man ja immer so ein bisschen die Geschichte von Stargirl. Und Stargirl scheint wohl großer Fan der Zoo Crew zu sein. Oh, weil sie guckt sich immer Zoo Crew-Cartoons an. Ist ein großer Fan von Yankee Poodle. Das ist ja dieses Hündchen da bei der Zoo Crew. Und die hat mal mit so Stars and Stripes durch die Gegend schießt. Und es wird so ein bisschen angedeutet, dass Yankee Poodle so die Inspiration war für Stargirls Superheldenidentität. Das erklärt eine Menge. Das erklärt eine Menge, weil sie guckt eben diese Serie im Fernsehen, hat einen Aufkleber von Yankee Poodle auf der Schublade. Ne? In der Zeit, wo dann eben, das ist auch so dieser eine Moment, wo dir wirklich klar wird, okay, sie wird gerade von dem Mädchen zu einer Frau. Ja. Und als dann wirklich ihr Schreibtisch kaputt gemacht wird und du siehst diesen zerbrochenen Schreibtisch auf dem Boden und diesen Yankee Poodle Aufkleber auf der Schublade, wo klar ist, okay, sie geht jetzt diesen einen Schritt weiter Richtung Erwachsensein. Fand ich einen wundergeilen Moment. Leider war Justice League of America voller toller Momente, die hinterher mit Oh, Plot Twist! Zunichte gemacht worden sind. Einen Moment habe ich, glaube ich, auch noch, und das war der kurze Moment, wo Nightwing auch von seinen Fesseln befreit wird und dann gegen Allman kämpft. Ja. Weil Allman verrät dann, dass er das Crime Syndicate übernehmen wird. Und da ist mir, als ich das jetzt nochmal, die Hefte nochmal wieder gelesen habe, auch klar geworden, was er eigentlich plant. Okay. Weil ich glaube, Allman wird in den schon angedeuteten Crisis Event nochmal versuchen, das Crime Syndicate unter sich zu vereinen. Ich habe da eine andere Idee. Aber da kommen wir dann gleich nochmal zu. Mhm. Wenn es um die folgende Kontinuität geht. Wir sind jetzt schon bei den Folgen der Kontinuität. Es ging schnell. Ja, ich hatte das, glaube ich, eben schon mal angeteased, das ungeborene Kind von Superman, Superwoman und Alexander Luthor dürfte ziemlich sicher Alexander Luthor Jr. sein. Mhm. Das ist allein dadurch, dass beide Eltern Metahumans sind, dass Mazash oder sowas im Prinzip wahrscheinlich bei der Zeugung schon eine ganze Menge verschiedener Kräfte von verschiedenen Meta-Humans in sich gehabt hat, dürfte der Sohn der beiden oder das Kind der beiden definitiv schon mit Superkräften geboren werden. Wie das wird, wenn zwei Eltern, die Superhelden sind, Kinder bekommen, das sieht man an Franklin Richards bei den Fantastischen Vier ganz besonders gut. Der wird zwar gelegentlich auch als Mutant bezeichnet, hat aber, ich denke mal so, auch durchaus Meta-Human Gene von seinen Eltern mitbekommen. Fuck, mir ist gerade was klar geworden. Denn? Weil es wurde ja immer so ein bisschen geteased, so diese Beziehung zwischen Wonder Woman und Superman. Mhm. Und immer haben alle gesagt, oh, wenn die jetzt ein Kind kriegen, das könnte schlimme Konsequenzen haben, weil dann ist das so ein Übermensch, der eventuell da die ganze Erde übernimmt und total durchdreht und oh, denkst, halt, daraus kann ich, da kann nichts Gutes rauskommen. Und jetzt denk mal drüber nach. Jetzt haben Superwoman hat ein Kind mit Alexander Luthor, das alle möglichen Superkräfte hat. Einmal von Superman, von Shazam, von den ganzen Helden, die mal in Crime Syndicate war. Und jetzt Owlman ist auch noch der Adoptivvater. Und jetzt hat dieses Kind auch noch die Intelligenz von einem Batman-Charakter. Wird dir was klar? Woher soll, abgesehen davon, dass ich nicht verstehe, wie du das jetzt zusammenlegst, du implizierst gerade, dass Superman Wonder Woman schwängert und dass es dann sowas gibt wie einen Kampf der Superkinder. Nein. Oder worauf willst du das hinaus? Nein. Bloß bei dieser Superman-Wonder Woman-Beziehung immer haben sich die Leute immer Sorgen gemacht. Also, Batman hat sich drüber Sorgen gemacht. In Future's End wird ganz oft gesagt, dass die Leute sich darüber Sorgen machen, dass dieses Kind, was aus diesem Kind halt wird, dass Superman und Wonder Woman auf einmal durchdrehen und versuchen, ihr Kind von dem Rest der Welt zu beschützen und praktisch die Weltherrschaft übernehmen. Future's End? Ja, in Future's End. Das ist mir nicht aufgefallen. Da war doch diese Stelle mit Grifter und diesen einen komischen Kerl, der diesen Blog gelesen hatte und den er dann diesen Verschwörungstheoretiker. Ich habe das auch nicht so aufmerksam gelesen, vielleicht soll ich das nochmal tun. Da reden wir dann gleich im Anschluss nochmal drüber, das ist sehr spannend. Nee, das ist eine Idee, die hatte ich selber jetzt tatsächlich noch nicht, das ist ganz interessant. Cool. Dann reden wir mal auch über den großen Spoiler am Ende von Forever Evil, nämlich der Auftritt des Anti-Monitors. Mhm. Noch ein weiterer Hinweis auf eine Crisis. Weiterer Hinweis auf die Crisis und er lässt verlautbaren: Darkseid is mine! Schubwasser. Also, ich finde, noch deutlicher kann man es eigentlich nicht machen. Mm. Es gibt einen Charakter, der da aus dem Off spricht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das könnte nochmal Harbinger sein. Das könnte aber auch dieser Trickster-Gott sein, der jetzt schon ein paar Mal im 52-Universum aufgetaucht ist, dieser Caillou. Oder kann. Harbinger war die Assistentin vom Monitor in Crisis on Infinite Earth, die Schicksal mit dem Badeanzug und diesem komischen schiefen Helm. Achso, kenn ich nicht. Doch, kennst du, weil du hast Crisis on Infinite Earth gelesen, das haben wir beide gelesen. Und es haben viele Leute, also ich habe das glaube ich selber hier mal geäußert vor ein paar Sendungen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass DC eine erneute Crisis on Infinite Earth praktisch macht. Und zwar irgendwann Richtung 2015. Einfach weil auch alle Weeklies etwa zeitgleich enden. Grant Morrisons Multiversity endet zum gleichen Zeitpunkt. Das endet, also dann kommt, glaube ich, noch irgendwie ein Heft mit einem Wegweiser durchs Multiverse und dann ist das auch zu Ende. Mhm. Das, zum gleichen Zeitpunkt ist irgendwie 30-jähriges Jubiläum von Crisis on Infinite Earth. Genau. Es ist einfach, also alle Zeichen stehen auf einem neuen Reboot. Oder auf einem, zumindest auf einem neuen, ja, großen Redcon-Event, so wie es damals war, auch, ich glaube, es hat nochmal 8 Jahre gedauert oder sowas, bis DC hingegangen ist und nach der Crisis die Zero Hour gemacht hat. Eine Crisis in Time. Hat dann nochmal Fehler ausgebügelt, hat Wonder Woman zurück in die Kontinuität geholt und so weiter und so fort. Und dementsprechend, also da brauchen wir gar nicht lange diskutieren, da kommt irgendwas. Es ist einfach viel zu wahrscheinlich. Alle Zeichen stehen auf Reboot. Lange haben die es ja nicht ausgehalten. Ich habe damals, was ich ganz spannend fand, gesagt, dass die New 52 sowas wie eine Continuity-Bubble ist. Dass man wirklich hingeht und sagt, wir gucken mal 2 Jahre, wohin uns das führt. Und lassen das Ganze einfach platzen und kehren zurück zur alten Geschichte. Nehmen das Beste, was wir an den Charakteren geändert haben, die besten Neuerungen, die besten neuen Figuren, die besten neuen Entwicklungen innerhalb der Story, nehmen wir mit in das neue Universum oder in das alte Universum praktisch und haben die Charaktere dann so ein bisschen modernisiert. Aber wir sind wieder da, wo wir vorher waren. Ja. Sollte es tatsächlich so sein, dass im Frühjahr 2015 eine neue Crisis stattfindet, die wieder ungefähr über ein Jahr geht. Das waren damals auch 12 Hefte. Dann haben wir ein neues Universum im Jahre 2016. Das heißt, wir hätten die New 52 ungefähr für 4,5, fast 5 Jahre gehabt. Damit wären sie ungefähr doppelt so lange mit der New 52 zurechtgekommen, wie ich es den zugetraut hätte, tatsächlich. Immerhin. Ne, ich will hier keine Vorhersagen machen. Ich hasse Gossip. Also irgendwelche Gerüchte oder Rumors jetzt irgendwie in den Raum zu stellen, ist überhaupt nicht meine Art. Aber ich bin gespannt, wohin das Ganze führt. Bin auch total gespannt, was jetzt passieren wird in der nächsten Zeit. Als nächstes Event kommt ja jetzt Future's End. Ja, das ist nicht wirklich ein Event, das ist halt eine Weekly-Serie. Ach so, ja, und, stimmt. Ja, das Ding Weekly. Läuft schon, das ist kein Event, sondern das ist eine Serie, eine wöchentliche, die einfach für sich steht. Die hat momentan, also der Leute, ich habe das aktuellste von gestern jetzt noch gar nicht gelesen. Ich glaube die Nummer 7 oder 8, ich weiß gar nicht, wie weit die jetzt gerade sind. Aber stimmt. Das ist alles noch relativ alleingestellt, hat keinen Einfluss auf die Hauptkontinuität. Ich bin gespannt auf September, wenn dieser Futures End Monat nochmal dann kommt, wo einzelne Hefte dann 5 Jahre in die Zukunft springen. Und ob das, das soll ja angeblich dann Auswirkungen für einzelne Serien haben, wie sich das nochmal äußert. Aber momentan ist Futures End noch sehr, sehr alleine. Dann endet es auch so Ende März, Anfang April, ja. Wird dann halt dieses. Und sowohl Batman Eternal als auch die Earth 2 Weekly, die jetzt im Herbst starten wird, die enden im gleichen Monat. Es werden keine jährlich, es wird keine 52 Wochen langen Serien, sondern ich glaube, Futures End hat, glaube ich, 49 Hefte oder 48 Hefte. Und dann die einzige Serie, die, glaube ich, wirklich über ein Jahr läuft, ist Batman Eternal. Hm. Ja. Also die Kuh melken sie nochmal komplett. Gut, kleine Exkursion. Was ich spannend, was ich in der Idee ganz witzig fand, war Old Man zurückzubehalten und ihn nach Gotham zu setzen, weil das könnte in Kombination mit Talon, ich weiß nicht, ob es die Serie überhaupt noch gibt, hast du das im Kopf? Talon mehr. Aber selbst dann könnte man einfach in irgendwelchen Batman-Comics, da gibt es genug, ja, eine Serie erzählen, Old Man kommt zurück und dann kämpft halt Batman gegen Old Man, so what? Und dann bringst du Talon noch mit rein. Ich glaube, Talon nochmal zurückzuholen in die Batman-Serie wäre vielleicht nicht mal verkehrt. Und was ganz spannend ist, da Power Ring ja auch unter den Charakteren dabei war, die gestorben sind im Kampf gegen Sinestro, gibt es jetzt auf Erde oder Prime Earth, ich muss mir das angewöhnen, Prime Earth zu sagen, weil so heißt Erde 1 da der Zeit, bald einen neuen weiblichen Power Ring. Genau. Was ich sehr spannend finde. Sie sieht ein bisschen militärisch aus, was ich ein bisschen übertrieben fand, aber. Ein bisschen wie Elektra. Na, nicht wirklich wie Elektra. Ich konnte hinterher nicht mehr so ein bisschen wie Jessica Jones bei Marvel, hier Alias. Nur halt noch militärischer. So eine Mischung aus Tomb Raider und Superheld. Der Super Raider. Super Croft, na ist egal. Wir finden uns keine guten Wortspiele ein. Könnte eventuell sich wieder den Crime Syndicate anschließen, wenn Lex Luthors Team aufhört zu existieren. Glaubst du, dass es dahin gehen wird, dass Lex Luthor sich vielleicht auch wieder mit dem Crime Syndicate verbündet im Endeffekt? Wenn er sich das, wenn sich das für ihn irgendwann positiv oder als vorteilhaft herausstellt? Ich glaube nicht, dass der sich denen irgendwie anschließt oder so. Ich glaube, Lauter! In Crisis on Infinite Earth. Lauter! In Infinite Crisis war es ja so, dass praktisch Alexander Luthor Jr. Lex Luthor nachher die Kontrolle über die Secret Society abgenommen hat. Genau. Er hat ihn ja, glaube ich, dann irgendwie sich als eher ausgegeben. Richtig. Also ich glaube nicht, dass er sich denen anschließen wird, aber vielleicht der neue, die neue Power Ring. Okay. Ich glaube, wir haben soweit alles abgearbeitet. Nee, eine Sache haben wir noch total vergessen. Okay. Worüber man noch gut reden könnte. Bizarro. Okay, erzähl mal. Bizarro war noch ein Charakter, den ich absolut gern gemocht habe in dem Event. Also praktisch, früher war es ja so, dass Bizarro mehr so ein Comic Relief war. So in den 2000er Jahren war es, glaube ich. Und dann gab es noch die andere Version von Bizarro, die stillschweigender war und mehr so gruselig. Und der neue Bizarro ist mehr so eine Kombination von beiden. Also du spielst ja auf diesen 2000er Goofy Bizarro an und ich glaube auf John Burns Bizarro. Genau. Den Man of Steel, ich such den mal eben. Auch das habe ich im Regal. Ich habe da mal was vorbereitet. Das würde ich jetzt gerne mal lesen. Das hast du, glaube ich, schon mal gelesen. Nichts mit Bizarro. Ja, das tut mir leid. Ja, also du hast hier wirklich diesen sehr frankensteinigen, gefährlichen Bizarro in John Burns Man of Steel von 1900, auch ich glaube 85, 86 oder sowas. Ja. Der dann eben auch, das ist aber auch sein einziger Auftritt, danach gab es die Charaktere gar nicht mehr. Der ist dann auch später erst wieder neu aufgetreten und dann in den 2000ern irgendwann zu diesem Miam Bizarro. Wenn man den John Burns Bizarro in ein schwarzes Kostüm geben würde, dann sähe er aus wie Gothic Superman. Genau. Ja, was hat dir im Charakter jetzt so gut gefallen an dem neuen? Ja, diese Kombination aus den zwei Arten Bizarro darzustellen. Er war auch absolut sympathisch. Auch so das neue Design hat mir sehr gut gefallen. Und diese Erklärung, wieso das Symbol umgekehrt ist, weil er sich halt einfach zu doof ist, um sich das Kostüm richtig herum anzuziehen. Ja, richtig. Es war, okay, wir lachen jetzt über jemanden, der so leicht so geistig behindert ist. Aber ich lach da jeden Tag drüber. Ich kenne auch Leute, die so nett. Und dann tritt noch ein anderer Charakter auf. Aber zum Thema Bizarro fand ich eine interessante Stelle, wo du das gerade sagst, wenn ich da mal so reingrätschen darf. Da gab es dann irgendwann so die Stelle, wo Lex Luthor dann Nightwing gerettet hat dann so rausgezogen hat und dann umarmt Batman Nightwing. Ja. Bizarro sieht das und umarmt Lex Luthor. Ja. Ich habe so gelacht, wo ich dachte okay, das ist wirklich so eine Vater-Sohn-Beziehung, die beiden. Das war so süß. Das war nicht süß, das war einfach nur so, oh mein Gott, das war awkward. So. Ich fand das süß. Großes, mutiertes Monsterwesen. Miam Bizarro. I will owe you a long time. Ach, das war ein Affel. Ja, und auf jeden Fall noch ein neuer Charakter ist aufgetreten, nämlich Ted Kord. Ich finde Ted Kord in der aktuellen Kontinuität sehr schwierig, weil es hat einfach noch keinen anderen Blue Beetle in dieser Kontinuität gegeben als Jaime Reyes. Es wird zwar angedeutet, dass er, also auch in der Blue Beetle-Serie angedeutet, dass er Vorgänger hatte, aber wenn ich das richtig verstanden habe oder richtig noch im Gedächtnis habe, ist Jaime Reyes der erste menschliche Blue Beetle. Es gab einen Maya oder Azteken, aber ich glaube, irgendwie seit dem 16. oder 17. Jahrhundert gab es, glaube ich, keinen weiteren menschlichen Blue Beetle. Auch nicht den Golden Age Dan Blue Beetle? Keine Spur von denen? Wie ist Dan Garrett, ne? Ich glaube schon. Ich meine fast nicht. Möchte ich aber, wir machen mal auf Pause und ich recherchiere das. Ich habe das mal eben schnell nachgeguckt. Jaime Reyes ist wirklich seit dem 16. Jahrhundert oder 15. Jahrhundert der menschliche Blue Beetle Avatar. Da gab es vorher schon Blue Beetle? Da gab es, ich glaube, Maya oder einen Azteken, der vorher den Scarabio erstmal gehabt hat. Ja. Das ist auch ganz, also der letzte Story-Arc, letzten paar Hefte, die von Blue Beetle rausgekommen sind, nur 52, da läuft der letzte Träger des Scarabs auch komplett amok und folgt ihm quer durchs All. Und das ist so schweinewitzig, aber leider ist die Serie eingestellt worden. Und, naja, gut. Kann man nichts machen, wollte keiner mehr lesen. also wie gesagt, ich finde Ted Kord in der aktuellen Kontinuität sehr schwierig, weil wie groß sind die Chancen, dass er zum Blue Beetle wird? Und was für ein Blue Beetle soll das sein? Weil ist der Typ 17? Wir haben jetzt noch einen Batman, der rumläuft. zwei Batmans und zwei Blue Beetles. Na, ja, ja, stimmt, er ist auch so ein Erfinder, ne? Ja. Ted Kord, ne? Ja, stimmt. Aber die Chance, dass Ted Kord wieder zu Blue Beetle wird, ist gleich null, weil wir haben den 2006er Infinite Crisis Blue Beetle, der ist schon fest in der Kontinuität verankert durch eine eigene Heftserie. Er ist Latino. Wenn DC hingehen sollte und einen Minderheitencharakter nehmen sollte und ihm die Superkräfte wegnimmt, dann läuft die Fangemeinde amok. Kannst du drauf an. Dann hast du so ziemlich alle schwarzen Charaktere sind weg. Also auch Static Shock ist nicht mehr dabei. Da hat er am Anfang eine eigene Serie sogar, oder? Ja, die Serie haben die aus dem alten DC-Universum nahtlos übergehen lassen. Ach so. Die haben kurz vor der New 52 haben die noch eine neue Static Shock-Serie gemacht und die ist nahtlos übergegangen in die New 52. Die ist zu Recht eingestellt worden. Ja, hab's mir schon fast gedacht. Die macht keinen Spaß, die ist furchtbar. Aber Ted Kord, eine neue Kontinuität, das wird nirgendwo hinführen. Ja. Was sollen die mit dem Charakter machen? Das ist, da bleibt nichts, wenn man dem den Skarabäus nicht irgendwie zugibt. Und toll, dann hast du Ted Kord als Jugendlichen mit dieser Rüstung. Das ist auch nicht das, was die Leute wollen. Im Gegenteil, das ist genau das Gegenteil davon. Das Witzige an Ted Kord war ja gerade, dass er eben so dieser Erfinder war, der keine Superkräfte hatte, sondern einfach nur sehr intelligent und ein bisschen athletisch. Ein bisschen wie Batman. Was die machen könnten vielleicht noch, da würden sich vielleicht ein paar Leute drauf freuen, ihn mit Booster Gold abhängen zu lassen. Aber das wäre ja dann ideal, wenn er in Future's End dann als Blue Beetle rumrennt, der Ted Kord, dann ist er ja kein Teenager mehr. Dann wird er, könnte man ja wieder diese Kumpel-Dynamik einführen, die damals in Justice League International gehabt haben. Lieber Hörer, Max Laurenz ist verdammt schlau. So. Ich hab dich gerade gelobt. Ja, ich freue mich. Ich kann es bloß kaum glauben, dass du es gerade gesagt hast. Ja, das, ich habe ja nie was anderes behauptet. Wollen wir dann einfach mal einen Haken dahinter machen und unsere Bottomline präsentieren? Ja, vielleicht könnte man das machen. War Forever Evil in weiten Teilen die komplette Summe aller Kritikpunkte, die man der New 52 irgendwo, also in der Zusammenfassung, irgendwo vorwerfen kann. Es ist zu brutal, viel zu brutal. Es ist zu apokalyptisch, zu selbstzerstörerisch, zu nihilistisch. Ne? Es ist also wirklich alles, was die New 52 ausmacht, und zwar im Negativen, findest du auch in Forever Evil wieder. Das ist einerseits sehr schade, weil es gibt keinen Grund dafür, warum das alles im Dunkeln spielen muss. Ne, auf die Idee, den Mond wegzuschieben, hätte man auch mal 5 Minuten früher kommen können. Nee. Ne, am Ende kommt es mir so ein bisschen vor wie Dente Dios Resterampe. Sondern, ja, was machen wir denn? Was haben wir denn hier noch offen? Ach ja, guck mal, Crisis on Infinite Earths! Haben wir noch gar nicht erzählt. Können wir auch nochmal machen. Was ist das da hinten? 5 Years Later? Ah, guck mal, das noch was haben wir auch nicht gemacht. Ah, Plot Twist! Es wird am Ende einfach viel zu deutlich. So, das machen wir noch, das machen wir noch, das machen wir noch. Und in 1,5 Jahren haben wir eine Crisis. Na, das letzte Kapitel von Forever Evil hieß Crisis of Self. Hm. Das heißt, das letzte Kapitel war wieder sowas wie eine Crisis. Ja, der ganze Event war wie eine Crisis. Es darf nicht mehr Crisis heißen, weil DC damals, ich glaube, Dan DiDio selber und Grant Morrison gesagt haben, die Final Crisis ist die letzte Crisis, die wir machen. Hätten die erstmal mal so gemacht. Wären sie wirklich mal hingegangen, hätten sie wirklich gelassen mit den scheiß Krisen. Aber als ersten großen Event war das schon echt eindrucksvoll. Das war ein Schlag ins Gesicht für alle, die gedacht haben, dass DC das nicht mehr hinkriegt, irgendwie vernünftig eine Geschichte zu erzählen. Das Crime Syndicate ist super als Gegenspieler, dass man sich trauen würde, die komplette Justice League einfach mal für ein halbes Jahr aus so einem Event rauszunehmen. Hm. Das traut man sich auch nicht. Dann hast du halt den Verrückten im Fledermauskostüm da rumhüpfen. Ja, so what? Der hat ja auch nichts hingekriegt. Die ganze Zeit nur rumgeheult, ist rumgehüpft wie ein kleines Mädchen. Er hat Cyborg gerettet. Oh, er hat Cyborg gerettet. Was sagt er noch? Er hat viel Blut verloren oder viel WD-40. Das war der einzig gute Spruch, den Batman geleistet hat, war, er hat viel Blut verloren oder WD-40. Das passiert, wenn Geoff Johns Batman schreibt. Ja, aber eben schon drüber geredet. Ne? Also er, alleine kann der Typ einfach nix. Also Batman halt, ne? Nicht in Justice League kämpfen, sagst du selber. Ja. So, ne? Aber und das machen ist, die auch absichtlich. Ja, ist auch richtig. Ja, so. Auch es ist, und ich sage das jetzt zum letzten Mal, Max, wir diskutieren über dieses Thema auch nicht mehr. Das ist richtig so. Batman ist richtig so dargestellt. Nichts anderes sage ich jetzt hier. So, okay. Jetzt habe ich mir wieder Feinde gemacht, aber das interessiert mich nicht. Batman ist scheiße! Mir haben insgesamt starke weibliche Figuren gefehlt. Die einzige weibliche Figur, die so ein bisschen hervorsticht, ist Catwoman. Der einzige Grund, warum sie hervorsticht, sind ihre großen Brüste. Stargirl taucht in so einer Nebenserie auf. Mm. Das, was sie erlebt, das haben wir eben auch schon ein paar Mal gesagt, führt aber zu nichts, deswegen ist es uninteressant. Die einzige handelnde weibliche Figur in dieser Serie ist Superwoman und die ist eine Gegenspielerin. Das kannst du nicht als positive Figur nehmen. Und Atomica. Und Atomica, wie du gerade sagtest, aber auch halt Gegenspielerin und kein Sympathieträger. Die Verspätung am Ende von 8 Wochen hat für Verwirrung gesorgt, hat dafür gesorgt, dass ich eigentlich zuletzt gar keine Lust mehr hatte, das Ding noch zu Ende zu lesen, weil es fehlten hinterher noch irgendwie 4 oder 5 Hefte. Man hat dann, es kommt demnächst also auch wirklich dazu, dass in der Final Justice League in einem Monat dann demnächst mal irgendwie 2 Hefte kommen. Ich glaube Juli oder August. Das Crime Syndicate wurde super neu interpretiert, hat glaube ich eben schon mal gesagt. Ich mag Ultramans Kostüm nicht so gerne, das ist ich mag das nicht. Ich mag Alexander Luthor als neuen Shazam, als Reverse Shazam sehr, sehr gerne. Der Charakter ist jetzt schon wieder von der Bildwäsche verschwunden, die haben ihn ja gekillt am Ende. Aber ich meine, was bedeutet schon der Tod eines Comic-Superhelden? No. Also gar nichts. Ich habe große Hoffnungen auf den Neustart demnächst. Also dass es wirklich dazu kommt, wir machen unter den 052 einen Haken, machen entweder was ganz Neues mit neuen Figuren. Also nehmt die alten Figuren, aber erzählt neue Geschichten. Oder man nimmt neue Figuren. Oder man geht zurück zum alten Universum, geht vielleicht hin und sagt, ja komm, nur 52 ist niemals passiert. Das war der feuchte Traum vom Green Hornet. Weiß der Geier was. Das ist meine Bottomline. Insgesamt unterhaltsam, aber mit Abstrichen. Ja, also meine Bottomline ist, ich will das Ganze nochmal so ein bisschen mit dem Ultimate-Universum von Marvel vergleichen. Weil da hatte man das auch, dass teilweise die Kontinuität sehr stark verändert wurde, also sehr große Veränderungen in der Aufbau des Universums, zum Beispiel halt, wie man es jetzt hier hat, dass Lex Luthor jetzt eine Zeit lang die Justice League anführen wird. Und dann nochmal zu dem Thema Gewalt. Ja, da habe ich mal eben eine Frage gestellt. Woher hast du das Wissen, dass er die Justice League anführen wird? Weil de facto ist das nicht so. Stimmt, hast recht. Es wird nicht explizit gesagt, dass er die Justice League anführt, aber... Und er wird auch nicht Teil des Teams, also er ist in Justice League 30, hat er den neuen Satelliten geschenkt und ist dann wieder abgezogen. Also er will sich ähnlich wie Oliver Queen in das Team einkaufen, aber dass er jetzt irgendwie anfängt, den Laden anzuführen, weil Superman ist wieder zurück und die haben eigentlich alle, also geschlossen, was dagegen, dass der in das Team kommt. Batman kann ja notfalls erpressen. Was auch ich habe einen der Previews gesehen und da hat er das Team angeführt. Vielleicht kann ich mich auch total irren. Ja, tust du. Weil es sieht momentan nicht so aus, als würde er das Team anführen. Das Preview, wo die Secret Society die angreifen. Hast du das gesehen, wo da dieser kleine Zwerg da die anführt? Dr. Psycho. Ich gucke ja keine Spoiler, das weißt du. Stimmt. Bin ja so bescheuert wie du, bin ich ja nicht. Er mag dabei sein, aber er wird meiner Einschätzung nach auf keinen Fall, so weit wird man nicht gehen, der Anführer des Teams. Weil dafür gibt es eigentlich keinen Grund. Der Taktiker des Teams ist Batman. Und ich sehe gerade das Justice League, das Cover von Justice League 32 und er hat die Ausrüstung von Batman. Ja, typisch. Und das Heft von Justice, da holt er sich den. So, ja. Was Max sagt, könnte richtig sein. Ja, zum Thema Gewalt halt, ja, zum einen hat man diese brutale Gewalt, zum anderen bisschen zelebrieren wir es selber ja auch. Ist das so? Weil zum einen beschweren wir uns über die Gewalt und zum anderen haben wir da die Szene mit Captain Cold, wie er da Johnny Quick die Beine weghaut. Es ist immer so ein bisschen, so wenn man sich die Marvel Comics anguckt, ja, ne? Da sagt jeder Superheld von sich, ja, ich habe schon mal getötet, ich habe Leute ermordet, aber ich töte keine Unschuld. Das sagt, glaube ich, Black Panther, sagt das neulich nochmal gesagt, in irgendeinem Comic. Ja, ich habe schon mal Mord begangen, aber ich werde keine Unschuldigen töten. Das hast du im Marvel-Universum, hast du das relativ häufig. Die sind da sehr gewalttätig, die schießen sich da gegenseitig ins Knie oder boxen sich die Köpfe weg. Das ist da an der Tagesordnung. Ne? Oder da kriegt einer mal einen Dreizack in den Rücken oder. Also es ist immer so ein bisschen, warum habe ich diese Gewalt in den Comics? Warum schneide ich jemandem den Arm ab? Warum rupfe ich jemandem, oder wie es damals Black Adam gemacht hat in der Infinite Crisis, wie er einfach diesem nervenden Psycho-Pirate einfach mal den Kopf weggeboxt hat, wenn du dich an die Szene erinnerst, wo er ihm einfach so wirklich mit den Fingern in die Maske geht und dann die Augen durch den Schädel durchdrückt. Ja, und das Gehirn durchbildet. Das war einfach nur, um zu schocken. Ja. Das war nichts anderes. Ne? Man wollte einfach zeigen, Black Adam ist ein Charakter, der geht über Leichen. Ne, das wusste man, weil man sieht ihn häufiger solche Dinge tun. Aber es war einfach nur darum zu schocken. Du hast eine ähnliche Szene in The Siege bei Marvel, wo der Sentry hingeht und Ares in zwei Hälften reißt. Und du siehst die Einzelteile seines Gesichtes, seines Körpers, seine Gedärme durchs Bild fliegen. Das hat aber einen Sinn, diese Szene. Nämlich du siehst einfach, wie Robert, also der Charakter, der menschliche Charakter, einfach komplett den Sentry verlässt, also die Menschlichkeit verlässt den Charakter und The Void übernimmt. Immer weiter, je weiter der Event voranschreitet, das sind auch nur vier Hefte, aber je weiter dieser Event voranschreitet, desto mehr übernimmt The Void. Und desto weniger hat Robert, also der menschliche Charakter, ich weiß den Nachnamen gerade nicht, wahrscheinlich Smith, das war jetzt lustig, weil es Robert Smith, egal. Das hat einen Sinn, dass man Sentry da sieht, wie er den in zwei Hälften reißt. Das ist wichtig für den Charakter. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Was DC in dieser Brutalität macht, war, wir sind brutal, wir sind erwachsen, patsch, patsch, patsch, patsch, patsch. Ja. Und dann kommt noch Lex Luthor und haut Atomica kaputt. Genau. Na, das ist einfach sinnloser Splatter, sinnloser Abschlacht. Na, das ist unnötig. Es muss nicht sein. Diese Gewalt, diese Brutalität erfüllt keinen Zweck. Ich habe neulich nochmal mit einem Kumpel oder mit einem Bekannten bei Twitter geschrieben, der sagte, ach guck mal, jetzt wo das so brutal ist, das ist doch viel mehr für Erwachsene. Ich sag am Arsch, jetzt wo das so brutal ist, lesen das viel mehr junge Leute. Ne? Stimmt. Weil genau das ist das Ergebnis. Ne? Aber mach du mal weiter. Die Szene mit Captain Cold auch sinnlos? Ich denke, in den Ausmaßen war es das durchaus, aber ich meine, wie willst du einen Speedster außer Gefecht setzen, wenn du ihm nicht die Beine nimmst? Ne? Ja. Ich meine, der kann auch andere Körperteile bewegen, aber ein Speedster rennt mit seinen Beinen. Und dann zu guter Letzt wollte ich nochmal so ein bisschen nochmal das Ende von Forever Evil aufgreifen, so die das Erscheinen des Anti-Monitors und auch der ganze Nebenplot mit Owlman und Superwoman. Ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass die ganzen Events bei DC oder allgemein waren so ein bisschen auf die Vorfreude des Lesers abzielen. Dann werden irgendwelche Ereignisse, die später einmal geschehen werden, geteased, so angedeutet, und dadurch freut man sich immer wieder, und auch wenn einem Teile der Hefte nicht gefallen oder die Geschichte so an sich nicht so gut ist, liest man trotzdem immer weiter, und das ist mir halt bei Forever Evil auch sehr stark aufgefallen, dass DC so arbeitet. Ich habe die Erfahrung in den letzten 2,5 Jahren häufiger gemacht, dass da wirklich Momente gewesen sind, wo ich gesagt habe, boah, guck mal, das ist angeteased und ich freue mich da jetzt richtig drauf. Und dann kam es nicht. Ja. Ich weiß noch, dass wir uns mal lange breit, und ich glaube, das war in Folge 2 oder so, wo wir uns über Trinity War unterhalten haben, dass wir uns lange breit über Pandora unterhalten haben und was man aus dem Charakter hätte machen können. Und dass einfach mit dem Charakter gar nichts gemacht wurde. Bis heute nicht. Die Möglichkeiten, die man gehabt hätte, zu sagen, sie ist ein Charakter, der weit über dem schwebt, was in der New 52 passiert. Sie hat eine Verbindung zum alten Universum, weil sie da ja schon auftaucht. Hm. Da ist nichts draus gemacht worden. Mhm. Ich hab damals mit Vorfreude Nummer 1 von Pandora mir einen Print bestellt, weil ich dachte, ja, wichtiger Charakter. Ne? Und dann hab ich die Erstausgabe von diesem wichtigen Charakter in der Sammlung. War ein schönes Heft. Aber ich hab, aus diesem Charakter ist nie das geworden, was ich mir erhofft hätte. Ja. Ich habe immer irgendwie... Warte kurz. Ja. Was man in der New 52 häufiger gemacht hat, war, man hat gesagt, so, wir haben hier einen Raum mit verschiedenen Türen und wir gehen hin und am Ende dieses Events machen wir diese Tür auf und sagen, wir öffnen jetzt diese Tür. Und normalerweise sind so diese Momente des Foreshadowings dafür gedacht, dass man schon mal so einen ersten Einblick in diesen Raum bekommt und sagt, das kommt demnächst. Das Problem ist, DC hat diesen Raum, der dahinter ist, noch gar nicht eingerichtet. Die wissen das vielleicht selber noch gar nicht. Sondern sagen nur, wir halten uns diese Tür offen, Vielleicht gehen wir irgendwann nochmal in diesen Raum rein. Wenn die aber jetzt in der Entwicklung der Story feststellen, die Serie hält sich nicht mehr, das hat nicht gut funktioniert, dann machen die die Tür wieder zu und machen einen anderen Raum auf, der schon eingerichtet war. Und in den allermeisten Fällen ist das dann ein alter Raum, der aus dem alten Haus einfach übernommen wurde. Meint die alte Kontinuität, ja, eine bereits gewesene Storyline aus der alten Kontinuität. Wie zum Beispiel der Antimonitor. Wie zum Beispiel den Antimonitor. Ich meine, dass irgendwann mal der große Kampf gegen Darkseid unausweichlich wird, ist klar. Ja. Ich glaube, diesen Monat oder diese oder letzte Woche ist das erste Heft rausgekommen von den Forever People. Das heißt, ne, man bereitet sich jetzt wirklich auf den Kampf gegen die Fourth World auch vor. Ja, passt ja. Es hat ja auch alles mit Darkseid angefangen. Richtig. Und irgendwie, irgendwann musste er ja nochmal wieder zurückkommen, weil nur ihn so als ersten Gegner der Justice League zu nehmen, ist ja schon fast ein bisschen zu wenig, weil Darkseid ist ja so mit dieser Übergott unter den Schurken bei DC, so mit das Größte, was es da überhaupt gibt. Weil die Force World ist ja so eine überspannende, überspannende Realitätsebene, die über allem schwebt. Und dann hinzugehen und zu sagen, das nehmen wir jetzt nur ein, zwei Mal. To Darkseid for Darkseid ist to Darkseid for Darkseid. So, bist du fertig mit deiner Bottomline? Ich habe jetzt 10 Bottomline. Ja, ich bin fertig mit meiner Bottomline. Das waren noch die drei Sachen, die ich ansprechen wollte. Die Bottomline, genau. Ja. Dann beenden wir unsere Besprechung von Forever Evil. Juhu! Das war unser Special zum Thema Forever Evil. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen was gefallen hat. Ich gebe euch eine Leseempfehlung auf jeden Fall aus für die deutschen Panini-Hefte. Die sind sehr schön mit Inhalt gefüllt. Wenn man die Justice League-Hefte liest und Paninis Forever Evil-Serie, bekommt man im Deutschen genau die Hefte, die man haben möchte. Das ist meine Leseempfehlung für die deutschen Hefte. Ansonsten wartet einfach auf den Trade Paperback und holt euch die dazu passenden Justice League-Hefte. Mehr würde ich da gar nicht mehr lesen. Jo. Den Rest lasst einfach aus. Das war's. Ciao. Tschüss. Fine, like prison, my corruption. I need destruction to make me feel okay. Did I get lost along the way? Playing nice like they wanted me to be. No, I will not smile to make your day. I just wanna cause a little entropy. People tried so hard to make a hero out of me. But there are some rules I don't obey, and I just wanna cause a little entropy. Entropy, entropy, entropy. Evil entropy, entropy, entropy. Well, I got no good intention. The fourth dimension is my own mansion. It's all messed up, I don't care. Cause what fun is there in ever making sense? Did I get lost along the way? Lose my mind for a new identity? I quite enjoy ruining your day, and I just wanna cause a little entropy. You tried so hard to make a hero out of me. But there are some rules I don't obey, and I just wanna cause a little chaos and entropy. Entropy. Cheesy. Did I get lost along the way? Lose my mind for a new identity? I quite enjoy ruining your day, and I just want to cause a little entropy. You tried so hard to make a hero out of me, but there are some rules I don't obey, and I just want to cause a little entropy. Yeah! Den Keks aus der Dose geklaut. Max hat den Keks aus der Dose geklaut. Tatsächlich? Ah.